Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da zum x-ten Mal, also mindestens grob überschlagen, zum 208. Mal, weil wir den Blödsinn jetzt seit 4 Jahren machen. Ja. Hallo. Sogar schon ein bisschen mehr. Ich weiß ja nicht, wo Price angefangen hat. Der hat ja die Zählung irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, ob er nur mit Affen angefangen hat oder ob er schon vorher angefangen hat. Ist ja schon so lange dabei, ja? Das wäre auch erst ein Jahr oder so, hätte ich jetzt gedacht. Ja, er selber schon, ja. Aber er hat ja vorher auch schon unseren Audiomitschnitt immer gemacht, freundlicherweise. Ja. So macht man sich beliebt. Hat sich sozusagen uns in unsere Herzen mitgeschnitten. Ja. Ja, der kommt später. Der wird noch von der Deutschen Bahn als Geisel gehalten. Ja, und ganz viele andere, ja. Ja. Ich habe schon mal eingeblendet, aber euch muss ich noch das einblenden, sehe ich gerade. Das wäre cool, ich denke schon, das hat dann eingeblendet. Wenn wir die Sachen auch sehen könnten. Mhm. Das wäre schön. Einmal mit Provis, Heidenei, Alpha Bipscht und was Schwaben sonst so sagen. So. Jetzt aber. Affe sein für Anfänger. Ach jo. Ahu. Nein, nicht Ahu, Mitu. Ja, ich hatte ja letztens ein Ding gesehen, das ist ein Männertraining oder was das war, so ein Treffen. Und die haben dann immer Ahu gemacht. Ich glaube, das soll was Indianisches sein. Das ist doch von den, ist das nicht von den isländischen Fußballern irgendwann von den genau, EM? Genau, das war ja genau. Hm. Ich so ein Stammesruf oder so. Ja, Ahu. Ja, das ist dann für Anfänger, stimmt schon. Ne? Okay. Ja, sag mal was, ihr wart ja da, den beiden oder was, ne? Ja, das ist ein Radio-Feature von Mito Sanyal, die uns eigentlich eher so aus der feministischen Ecke bekannt ist. Die hat irgendwann auf Twitter nachgefragt, ob Leute, die sich für Männerrechte interessieren, bereit sind, an einem Interview teilzunehmen für ein Radio-Feature. Und wir haben uns als Affenkollektiv gemeldet und haben gesagt, wir sind zwar keine Männerrechtler per se, aber wir sprechen oft über solche Themen. Und dann hat das ungefähr 2 Jahre gedauert, bis das Ganze durch die Mühlen gelaufen war überall. Und heute war es soweit, es ist im SWR gelaufen. Und ich war jetzt eigentlich recht positiv überrascht. Klar, es gibt viele Leute, die immer noch was daran zu meckern haben, dass Formulierungen nicht passen, dass die feministische Linse immer noch dominant ist, etc. pp. Aber für mich ist es in gewisser Weise schon ein Erfolg gewesen, dass jemand sein Wort gehalten hat aus der Journalistenecke und gesagt, wir haben halt gesagt, wir machen mit, wenn es eine faire Geschichte wird. Und das kann man ja nicht steuern oder da kann man ja nicht sicher sein, bis man es gesehen hat. Und hier muss man sagen, okay, die Frau Sanyal hat ihr Wort gehalten. Sie hat ein faires Feature gemacht. Ja, ich würde es jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Wir kommen zwar jetzt nicht in dem Umfang zu Wort, wie es unserer Bedeutung angemessen wäre. Aber wir dürfen hier und da ein Bonbon einstreuen und ja, war auch. Ja, es sind schon auch intelligente Aussagen. Stellt euch mal nicht so unter den Scheffel oder wie das heißt. Das ist ja gut geworden. Also ich bin begeistert davon, was er da gemacht hat. Also ich finde das gut. Und, ja, du warst ja nicht dabei. Ich meine, wir haben da, ja. ich weiß nicht, Chris, 1,5, 2 Stunden oder so? Über 2 Stunden, ja. Und darauf sind dann halt die paar Sätze, aber so ist es halt im Radio. Da bleibt nicht viel über. Man muss ja, wie gesagt, schon froh sein, dass das hier halt nicht so geschnitten wurde, dass wir als die Ärsche vom Dienst rüberkommen. Ja, das ist irgendwie auch ehrlich und relativ ehrlich so durch die Standpunkte, die gegeneinander gestellt wurden, so hatte ich den Eindruck. Ja, gut, wobei sie halt am Ende bei den Standpunkten halt immer wieder zu dem feministischen Standpunkt zurückkehrt. Ja. Wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel hier Gender Age Gap, also Männer werden nicht so alt wie Frauen, oder dieser Workplace Death Gap, also Männer sterben öfter am Arbeitsplatz und so, am Ende zieht sie sich immer auf die feministischen Positionen zurück. Aber ich finde es ja schon ein Erfolg, dass überhaupt eine Feministin mal über diese Themen spricht und sie als existent anerkennt und nicht gleich schreiend wegrennt. Kann ja auch so abgesprochen gewesen sein, sodass die feministischen Thesen immer zum Schluss kommen oder so. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht absprechen. Ja, eigentlich also, nicht. Ne? Ich glaube mal, dass sie da schon genug die Brille auf hat, um das so von sich aus so hinzudrehen, ja. Ja, ja, okay, aber ich will es jetzt auch nicht so schlecht reden, sozusagen. Also sie hat schon Interesse daran, dass es irgendwie auch besser wird, habe ich den Eindruck. So ist ja nicht, ne? So, ich weiß das jetzt nicht nur aus Job oder so, habe ich den Eindruck. Ja, sicherlich. Also ich meine, es ist ja schon, das würde ich auch normalerweise halt von Journalisten erwarten, ne, dass man irgendwie mal ergebnisoffen dann alles irgendwie rangeht. Und dann da halt mal schaut, was man irgendwie bekommt, ja. Ja gut, der ergebnisoffen ist in dem Punkt wohl niemand mehr so richtig, weil ja auch die entsprechende mediale Beschallung da so, ne, schon intensiv ist, dass man da ja auch nicht unvoreingenommen sein kann, praktisch. Das verstehe ich ein bisschen, also. Aber immerhin sind ja die Punkte zur Sprache gekommen und auch die wesentlichen Kritikpunkte teilweise. Das fand ich schon gut. Wichtig. Ja, zu diesen Sachen da, wo der eine da irgendwie meinte, es ging ja auch irgendwie um Unterrepräsentation und so, um jetzt nochmal auf ein paar von den Sachen einzugehen, wo ich nicht so ganz dabei bin. Mhm. Und das würde ich zum Beispiel schon mal direkt diese ganze Problematisierung halt schon mal in Frage stellen, ne? Inwiefern das überhaupt schlimm ist, wenn jetzt irgendwie eine Unterrepräsentation irgendwo ist oder inwiefern das jetzt ein Indiz dafür ist, dass irgendwas, ja, dass man da jetzt eingreifen muss und irgendwas ändern muss, ne? Also da kann man sich ja auch schon abendfüllend drüber unterhalten, inwiefern das jetzt A halt eben ein Problem ist und B halt eben irgendwie ein lösbares Problem ist. Ja, also das würde ich auch so ein bisschen anzweifeln und ja, auch diesen Begriff des Maskulismus, den sie da jetzt wieder reingebracht haben, weiß ich auch nicht so genau. Das klingt für mich so ein bisschen nach, man muss das so ein bisschen framen, halt im Gegensatz zum, als Gegenpunkt zum Feminismus dann sozusagen, ist es dann der Maskulismus. Also die einen Leute wollen alles von der Frauensicht her sehen und die anderen Leute wollen alles von der Männersicht her sehen. Aber das so sehe ich das gar nicht. Also ich sehe das nicht so, dass wir jetzt alles von der Männersicht aus sehen müssen, sondern im Feminismus gibt es halt jede Menge Mythen, die gar nicht so richtig stimmen und die halt alles Mögliche ausblenden. Mhm. Und das, was ich eigentlich möchte, ist, dass man diese Sachen, die da ausgeblendet werden, auch wahrnimmt. Und das ist nicht so ein, ihr habt euer Extrem sozusagen und hier ist jetzt mein Extrem oder so, sondern ich sehe eigentlich meine Position als die ausgewogene Position halt, die Sachen gerne so erfassen möchte, wie sie halt sich tatsächlich darstellen. Ja, das kommt ja auch in dem einen Zitat von mir rüber, das sie reingeschnitten hat, wo ich mich darüber beschwere, dass halt so Hilfsdinger immer nur für Frauen und Mädchen sind, anstatt für Menschen, also Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen statt Verhinderung von Gewalt gegen Menschen. Das ist so, ich denke, die Männerrechtler oder wie auch immer man das nennen will, die haben schon eher das Ganze im Blick, während Feministinnen halt eher ihr eigenes Ding im Blick haben. Ja. Weil ich glaube, ich kenne keinen Männerrechtler, der sagt, wir müssen den Frauen, die hatten jetzt hier genug und so, wir müssen denen jetzt mal ihre Positionen streitig machen lassen. Nee, das ist sicher nicht der Punkt, das stimmt schon. Nur es ist ja auch so, dass die besonders Engagierten und Strebsamen dann auch in den entsprechenden Stellen sind und das ist ja dann auch teilweise in verschiedenen Bereichen so. Das ist ja gar nicht nur eine Geschlechterfrage so, sondern wird auch in anderen Bereichen, dass da einfach nach der Zeit die Kritiker nach vorne gekommen sind, nachdem sie ganz lange politisch gekämpft haben, sind sie jetzt da an der Macht und ja, drehen das um irgendwie. Und was dann passiert, ist eben, dass die Leute darunter leiden, dass sie ihre Macht missbrauchen im Prinzip. Ne? Das ist unser Stand der Dinge, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Also sie bringt ja auch dieses Rouge-Lee-Beispiel, ohne das halt irgendwie einzuordnen, weil im Endeffekt dieses Ding, was er damals geschrieben hatte, mit von wegen, wir müssen Vergewaltigung legalisieren, das war ja, soweit ich das verstanden habe, war es ja eher so ein Satire-Ding irgendwie. Ja, das hat sie eingeordnet und hat den Rouge-Lee aber auch selber eingeordnet, dass er nämlich ja doch irgendwie gar kein Männerrechtler wäre, sondern Pickup-Artist, aber ja gut, die schmeißt man eben in einen Topf. Da hat sie ja recht, das wird ja überall in einen Topf geschmissen. Ja, trotzdem fand ich das einen der unglücklicheren Punkte, dass sie mit Rouge-Vie aufhört. Ja, immer noch. Ja. Und sie hat am Ende, finde ich, sie hat ja am Ende nochmal dann ein Bonbon über Rouge-Vie gemacht, da hat sie das Wichtigste weggelassen, finde ich, nämlich, dass er Jesus gefunden hat. Sie hat von Magic Mushrooms erzählt, aber dabei hat er doch Jesus gefunden. Ja. Ist das so ein großer Unterschied? Ja, kommen wir schon wieder zurück auf das Thema mit der Ersatzreligion. Da darf ich nicht drüber reden, dann werde ich hier geprügelt. Ja, genau. Das war halt das Ding. Und dann können wir nochmal kurz auf die Kontroverse mit dem Ralf Bönd eingehen. Ja, also Kontroverse ist, glaube ich, schon ein bisschen viel gesagt. So. Also sie hat in dem Feature, sagt Mito Sanyal, Ralf Bönd hat mit ihr ein Interview geführt und er hat es zurückgezogen. Und sie sagt dann, glaube ich, weil er in einer Zeit, in der Jordan Peterson praktisch eine Galionsfigur der Männerrechtler ist, möchte er damit nichts mehr zu tun haben. Das war ihre Begründung. Und Ralf Bönd sagt halt, nee, Moment mal, ich habe das ganz anders formuliert. Ja, wir haben die wohl etwas größeren Schriftwechsel gehabt, wo dann irgendwie verschiedene Argumente ausgetauscht wurden. Ja, das ist dann ein bisschen kurz gewesen, vielleicht einfach die Zusammenfassung. Also für den Band war vor allem, glaube ich, auch entscheidend, dass das halt so lange gebraucht hat bis zur Veröffentlichung, dass er sagt, also du kannst mich nicht vor 2 Jahren interviewen und das dann irgendwie. Ja, dabei ändert sich doch gar nicht so viel in der Geschlechtergeschichte sozusagen. Ja, für ihn scheinbar schon. Also. Ich sehe das zwar auch nicht so wie er, also er hatte ja noch unserem Account auch was von Radikalisierung der Männerrechtsbewegung geschrieben, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also so von außen betrachtet könnte man vielleicht, also wenn man jetzt diesen ganzen Krempel immer glaubt von Incel und so weiter, dass das alles jetzt so schlimm ist, aber diese Geschichten sind ja auch schon Jahre alt. Also diese Ale Roger Nummer, wann war die? 2014? Also ja, da gibt es ja auch noch Vorbilder angeblich. 1998 oder sonst was, ja. Ja, und irgendwie, selbst wenn man jetzt MGTOW als eine der extremeren Sachen sehen möchte, dann ist das ja auch nicht von den letzten 3 Jahren, ne? Also auch an der Stelle sehe ich jetzt nicht so richtig die Radikalisierung. Also, das heißt, man zieht sich jetzt an irgendwelchen Sachen, die im medialen Bereich halt relativ breit geschlagen werden, hoch von irgendwie Alt-Right, irgendwelchen Leuten, die meinen, hier Hagen Grell irgendwie, wir müssen unsere Frauen beschützen. Naja, das ist dann so der AfD-Einfluss oder so, ne? Der AfD-Einfluss, meine ich. Ist das ein bisschen, ja, nee, ich meine jetzt eigentlich, eher irgendwelche Leute, die das halt wirklich auch in ihre Argumentation irgendwie mit aufnehmen, irgendwelche Dinge, die man jetzt als, ja, weiß ich nicht, Zurückkehr zu irgendwie traditionellen Bildern oder so mit ein bisschen Pathos und so ein Zeug. Das vertritt ja jetzt die AfD eigentlich nicht. Also hätte ich jetzt zumindest noch nicht. Ja, nee, nicht unbedingt. Aber sie sind natürlich so ein bisschen die Einzigen, die das überhaupt ein bisschen auf dem Thema haben, dann für Männer sozusagen, die auch im Blick zu haben. Oder waren jedenfalls zu lange Zeit die Einzigen. Sind jetzt vielleicht nicht mehr so die Einzigen, aber ja, das also, da entstand der Eindruck her, denke ich mal. Ne? Aber, das sehe ich auch. Denke mal aber nicht, dass man AfD-Männer Männerrechte kann man nicht in einen Topf schmeißen. Das ist viel, viel bescheuerter. Das ist eigentlich nur dieses Ding von wegen, die zählen dann da wieder im Bundestag und kommen dann darauf, dass da so wenig Frauen sitzen und deswegen ist es eine Männerpartei. Das ist alles, weil ansonsten da haben ja viele Leute irgendwelche Hoffnungen reingehegt in die AfD, aber im Endeffekt, was haben die Männer politisch gebracht? Sie wollten die Wehrpflicht wieder einführen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also. Genau. Ja, von daher. Ja, ich meine, die traditionelle Familie ist es auch nicht unbedingt so der Glückspol jedes Mal gewesen für den Mann. Also, ne? Das kann sein, dass es andersrum bei den Frauen genauso war, aber. Das ist eben auch kein Weg, in den ich jetzt zurückschlagen wollte oder sowas. Ich glaube, das ist eben abwegig, dass Männerrechte rückwärts gedacht sind oder rückwärts sich ausrichten. Ja, und ich halte das auch aber bei der AfD Mythos. Ist das schon so. Ne? Ich halte das auch für einen absoluten Mythos. Wir kriegen das ja auch immer wieder gesagt von irgendwelchen Leuten, dass die Frauen irgendwie die wären, die linke Politik irgendwie voranbringen oder so. Also die Zahlen des Bundeswahlleiters geben das überhaupt nicht her. Ne? Also das sind zwar auch nur Hochrechnungen aus diesen sogenannten repräsentativen Wahlbezirken, also das ist halt keine Tatsache. Ne? Das muss man schon. Frauen wählen so CDU oder was meinst du? Ja, genau. Ja. Also die Frauen wählen die konservativen Parteien und also allen voran CDU und CSU. Und das ist schon, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt, ist das schon so? In den meisten Bundestagswahlen gab es da ein Übergewicht, teilweise sogar von 20-30% mehr Frauen als Männer, die CDU, CSU wählen. Und da spricht auch keiner davon, dass die jetzt männlicher werden müssen oder irgend solche Sachen. Ne? Dabei ist es ein wesentlich großer Unterschied als zum Beispiel bei der FDP, wo halt alle Welt sich dann drüber aufregt, dass es zu wenig Frauen sind, die wählen. Bei der FDP sind es irgendwie 5-10% Unterschied. Und also... Ja, erstaunlich, dass dann trotzdem die linken Parteien so drum kämpfen, aber gut, das ist eben so ihr Kerngeschäft, ne? Den Frauen und so. Ja, also die Grünen werden halt schon überwiegend von Frauen auch gewählt, aber es ist jetzt bei weitem nicht so ein großer Unterschied wie halt bei CDU und CSU. Und da gibt es also ja jede Menge Frauen, die an diesen konservativen Bildern da auch festhalten. Und wenn jetzt nur die Männer wählen dürften, dann wäre eigentlich Deutschland noch eine ganze Spur linker als im Moment. Also das stimmt natürlich, die sind sich auch häufig nicht so richtig einig, was sie da wollen oder nicht wollen, ne? Erstens also. Eine ganze Spur linker und zweitens auch noch eine ganze Spur liberaler. Also gerade wenn man von diesem linksliberalen Mainstream irgendwie redet, dann sind auf jeden Fall die weiblichen Wähler in Deutschland eine ziemliche Hinderung dafür, also wenn man das so sehen möchte. Und ja, auch bei diesen anderen Dingen jetzt außerhalb von Deutschland, Kopftuchdebatten und solche Sachen, da wird meines Erachtens nach auch vernachlässigt die große Rolle, die dieser ganze Druck innerhalb von den Frauen halt spielt, diese intrasexuelle Gegnerschaft da, wie sagt man, ja. Wettbewerb und auch diese Studien, die es zu dem Kram halt gibt, dass Frauen eher dazu bereit sind, halt andere Frauen dafür zu bestrafen, für zu freizügiges Verhalten und solche Dinge. Da gibt es ja auch Versuche dazu, zu solchen Dingen. Und also das scheint mir dann eher so zu sein, als dass das die Männer irgendwie sind, die da immer die da von allem abhalten wollen, weil auch in diesen Gesellschaften mit viel Weiberei und diesen Sachen, da wollen die Leute dann auch wieder nicht sehen, dass im Endeffekt die Mehrzahl der Verlierer von diesem System halt die Männer sind. Ja. Weil das sind dann die, die halt ohne Partner dann auskommen, weil andere Leute dann halt mehrere Frauen haben. Und außerhalb des Harems auch leben müssen, ne? Das macht dann halt eben auch wieder keinen Sinn, so an dieser Stelle da irgendwie zu sagen, so ja, das ist ja halt so die Männlichkeit als Kollektiv, die davon so einen riesen Vorteil dann hat. Ja, vor allen Dingen die Female Choice sozusagen, dass die Frauen die Männer wählen und nicht umgekehrt, das ist ja bekannt, das ist eine feststehende Tatsache seit Ewigkeiten so ungefähr. Von daher, da passt es auch nicht rein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Sorry. Ja. Lars, hast du noch was? Oder? Nö, ich denke. Das war's soweit. Ich hoffe halt, dass die Frau Sanyal nicht zu viel Gegenwind aus der eigenen Ecke bekommt, aber das werden die nächsten Tage zeigen, denke ich. Ja. Ja, das hier war noch, ich hatte das mal gegoogelt, ob ich da was finde zu dem Ralf Bönd und weil er hatte heute geschrieben, dass er ja schon viel geschrieben hätte zu Jordan Peterson. Dieses Jahr habe ich auf jeden Fall gefunden. Das ist ein Weltplus-Artikel, also können wir jetzt nicht groß draus zitieren. Ich wollte das einfach nur mal als Leseempfehlung mitgeben, wenn ihr ein Abo habt. Falls ihr da mehr darüber wissen wollt, jetzt über die Sache mit dem Ralf Bönd. Dann könnt ihr euch das durchlesen. Einfach so davon. Auf Heise hat er auch noch einen Artikel gehabt, der ganz gut war. Jetzt ist man nicht. Ralf Bönd 007 gibt es auch als Film. Okay. Ja, genau, wir sind ja jetzt im Männerrechtsstream, habe ich gehört. Dann habe ich mir gedacht, ich bringe mal hier diese wissenschaftliche Ergebnisseite mit vom Wechselmodell. Und da stehen eben alle internationalen Ergebnisse aufgelistet von irgendwelchen Studien, die sie gemacht haben, inwieweit das Wechselmodell jetzt gut oder schlecht ist oder so. Und im Kern kommen sie überwiegend auf gute Ergebnisse bei allen Studien. In Deutschland ist es so, dass das Ministerium das nicht so glauben wollte und dann jetzt eine eigene Studie, oder schon vor 2 Jahren, glaube ich, eine eigene Studie in Auftrag gegeben hat, wo sie dann mittendrin aber die Regeln geändert haben, dass die Kinder plötzlich irgendwie die Erlaubnis von beiden Eltern brauchten oder so, um dann an der Studie teilzunehmen und dann sich gewissermaßen einige Mütter da gewehrt haben oder so, die das dann nicht wollten. Das ist bei uns eben noch nicht so klar, aber international ist eigentlich die Faktenlage da klar und die Studienlage. Deswegen würde ich das mal empfehlen, auch sich anzugucken, wenn man da genau darüber Bescheid wissen will. Wenn man vielleicht auch Argumentationshilfe braucht, ne? In der Beziehung. Ja, aber ich denke, bei uns ist ja auch der Kampf gegen das Wechselmodell irgendwie am stärksten, habe ich das Gefühl. So. Ja, wir sind auch das einzige Land in Europa, das diese komische Resolution 2079 unterschrieben hat. Also, wo eben drin stehen, dass Kinder das Recht haben, beide Eltern gleichermaßen haben. Ne? Das ist nicht unterschrieben in Deutschland. Ich kann das immer nur aus eigener Erfahrung unterschreiben. Ist zwar dann anekdotische Evidenz, aber also ich hoffe, dass kein Kind ohne seinen Vater aufwachsen muss. Vor allem Jungs nicht. Ja, überhaupt auch irgendwie ohne, also mit einem Elternteil zu wenig oder so, mit so einer Streiterei da dabei. Und die Kinder ziehen sich auch gerne die Schuld dafür an und so weiter. Also. Ja, Scheidung ist nochmal was ganz anderes, klar. Ja, ja, und da hast du schon genau. ich weiß jetzt nicht genau, wer das rausgefunden hat, aber man hat offensichtlich rausgefunden, dass ja eine Trennung von den Vätern die Kinder auch krank machen kann. Also möglicherweise geht es auch mit dem anderen Elternteil genauso krankmachend, aber man hat vor allen Dingen irgendwie festgestellt, dass wenn die Beziehung schlecht ist nach einer Trennung, also zum Vater, dass dann auch die Kinder eher krank werden. Also wirklich körperlich krank halt. Und das ist eigentlich wirklich auffällig, dass das irgendwie deutlich ist. Dass es eben ein deutlicher Trend ist. Ja, hast du recht, ne? Ist nicht wünschenswert eigentlich. Absolut nicht. Aber wird im Prinzip auch tatsächlich, glaube ich, in fast allen europäischen Ländern nicht so gemacht wie bei uns, ne? Uns am härtesten sozusagen. Und wenn man dann noch die Willkür der Gerichte einberechnet oder eindenkt, so, dann ist das eigentlich auch ganz schmerzend. Ja, und auch wie lange, ich habe jetzt zwei Fälle, auch wieder anekdotische Evidenz, ich weiß, aber ich habe zwei Fälle in meiner direkten Nähe, wo die Scheidung zwischen 3 und 4 Jahren gedauert hat. Ja. Inklusive Kleinkrieg während dieser Zeit. Und das ist alles auf dem Rücken der Kinder und das ist... Ich meine, es ist einmal von einem Mann ausgegangen, einmal von einer Frau ausgegangen, der Kleinkrieg. Also da können wir teilen, das ist, möchte ich hier gar nicht den Frauen anlasten. Aber, aber dass diese Leute dann ihre eigenen Kinder in die Gefechtszone stellen, jahrelang, und die benutzen und manipulieren und ach, das kotzt mich. Ist die Familienbande vielleicht doch nicht so stark bei manchen Leuten? Oder ist sie vielleicht allgemein noch nicht so stark, wenn man immer annimmt? Ich weiß es nicht. Ja, ist auf jeden Fall manipulativ und scheiße und den Kindern schadet das und den Kindern schadet das, ja, und die werden auch irgendwann erwachsen und dann haben wir so Wracks oder so rumlaufen, beziehungsweise müssen denen teure Therapien bezahlen oder so. Das muss ja nicht unbedingt sein, wenn man es von vornherein vermeiden kann. Ne? Ja, aber da wird man dir wieder vorwerfen, dass du nach 1950 zurück willst, ne? Wo eine Ehe halten musste, egal was passiert und so. Ich würde das halt nicht so framen, ich würde eher sagen, halt prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch ein Unterschied, ob das jetzt, also es sind ja zwei verschiedene Dinge, ob jetzt die Ehe unbedingt hält oder ob man jetzt irgendwie die Kinder vom Vater entfremdet, ne? Also. Ja. Dann mit aller Macht irgendwie probiert, die Leute dann aus dem Leben auszuschließen, so nach dem Motto, wie hat das Frau hier Antje Schrupp irgendwie gesagt, Samengeber oder so. Ne, also das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, macht ja doch ein anderes, hat sie gesagt, ne? Ob man jetzt irgendwie diesen drei irgendwie fährt, so nach dem Motto, ja, die Männer braucht man ja sowieso nicht in der Erziehung, oder ob man jetzt irgendwie sagt, die Leute haben jetzt gefälligst verheiratet zu bleiben, was ich halt auch nicht so sehe. Also da habe ich nämlich auch so ein bisschen anekdotische Dinger jetzt von irgendwelchen Leuten, die sich da irgendwie auf Gedeih und Verderb gezwungen haben, irgendwie, obwohl die halt total unglücklich miteinander sind. Solche Sachen gibt es natürlich auch. Also und ob das dann unbedingt den Kindern so viel hilft, bleibt halt auch dahingestellt. Und bei solchen Sachen kannst du, gibt es halt noch einen Einwand, den man halt einfach geben muss, dass du natürlich wieder nicht weißt, ob das jetzt wirklich daran liegt, ne? Also nur weil das jetzt sich korreliert, heißt es ja nicht, dass es eines zu dem anderen führt. Es kann halt auch sein, dass die Scheidungen und diese Sachen jetzt Ursachen haben, die sich halt dann decken mit Ursachen für diese Probleme, die die Kinder dann haben, ne? Also das heißt halt nicht, dass die Scheidung jetzt dazu geführt hat, sondern es kann natürlich auch bedeuten, dass diese Probleme jetzt zu der Scheidung und zu dem anderen führen. Ja, genau, es ging vor allem um ein schlechtes Verhältnis zwischen den Kindern und dem Vater, hier in dem Artikel. So, jetzt nicht nur unbedingt bei Trennung, von Trennung die Rede, glaube ich. Hauptsächlich das schlechte Verhältnis spielt eine Rolle. Bei Anzahl Trennungsfälle, glaube ich, ja. Ja, also. Jo, und dem, ach so, Weinstein-Prozess, da habe ich noch geguckt, ob ich noch einen schönen Artikel, einen Abschnitt finde. Habe ich noch nicht genau geguckt. Ja, beim Weinstein, das läuft recht gut für ihn. Ne? Also vor einer Weile kam er irgendwie mit Krücken noch in den Gerichtssaal und hat dann auch einen auf Leidenden gemacht. Und vor allen Dingen, ja, das ist ja so ein Krückenmann, dass man dem ja so eine Vergewaltigung oder so auch nicht zutrauen kann. Aber es ist eben auch so, dass sich die ganzen Frauen hier oder vor allem die Hauptzeugin da ja immer wieder verstricken in Widersprüchen. Ne? Und jetzt kommt dann von der Verteidigung demnächst irgendwelche Gutachter, die dann belegen sollen, dass das ein normales Verhalten wäre. Ich glaube, da haben wir kurz letzte Woche darüber schon gesprochen, dass eben hier im Prinzip normales Verhalten nicht mehr unterscheidbar ist dann von einem Verhalten, das ein Vergewaltigter an den Tag legt oder so. Und wenn das nicht unterscheidbar ist, dann kann man es eben auch daran nichts festmachen. So. Da beißen sie sich gerade drum und der Weinstein hat schon mal ganz gute Karten. Allerdings lassen sie ihn auch nicht so weit ohne weiter vom Haken. Also es läuft wohl in einer anderen Stadt noch, in New York oder so, haben sie wohl noch ein Verfahren eröffnet gegen ihn. Also sobald das eine vorbei ist, geht das in das andere weiter. Ne? Er hat wohl aber auch, also die Frauen konnten wohl auch ein bisschen, wenn sie dann von der Klage Abstand nehmen, auch Geld bekommen. Das haben auch einige genommen und haben sich dann aber geärgert, dass Weinstein das gar nicht bezahlt hat, ne? Weil es zur Versicherung kam, er war versichert gegen sowas. Ja, nun. Ja, kommt auch noch ein bisschen was. Noch nicht zu Ende die Geschichte. Ist das überhaupt schon, weiß das einer, ist das überhaupt irgendwie schon was zu Ende von diesen MeToo-Geschichten? Ist der Spacey sitzt der im Knast oder so? Hat der auch nicht, der führt auch Verhandlungen wahrscheinlich, ne? Überhaupt. Spacey ist doch letztens auch irgendwas ohne Schuldspruch zu Ende gegangen. Also ja. Bisher ist noch nicht so viel passiert, würde ich sagen, was man jetzt. Ja, also zu dem Aufwand entsprechend, der da getrieben wurde. Ja, und auch der Rechtsbeugung, ne? Wie sehr man das Recht da beugen möchte, um irgendwelche Verurteilungen hinzukriegen, die eigentlich nicht hinzukriegen sind, weil die Sachen zu lange her sind, ne? Ja, naja. Muss ich eigentlich selber wissen, aber das läuft bei uns wahrscheinlich ist auch noch irgendwann so. Da bin ich ja noch recht sicher, eigentlich, dass so kommen wird. Naja. Ja, bei dieser Sache fand ich noch ganz interessant, wie das hier anfing. Ich hatte mir nur den Anfang durchgelesen, dass sie hier als Beispiel so einen Ausschnitt aus der David Letterman Show von 1997 irgendwie gebracht haben, wo dieser Geschädigte hier halt erzählt, dass sie so gerne lügen würde und den Leuten irgendwas vormachen würde. Das ist natürlich dumm, wenn man so anfängt. Also. Ja, im Prinzip ja. Ne? Ob das Gericht überzeugt in den USA, ist das halt nicht für gesichert. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, es kann ja auch einfach nur ein Witz gewesen sein. Ne? Also. Genau. Wird dann einfach als Witz gewertet. Auch wenn es ehrlich war, ist ja auch egal. Kann man ja nicht wissen. Ne? Die Frauen, wie hieß der denn nochmal? Im Bundesverteidigungsministerium die ganzen Aufträge mit McKinsey und so gemacht hat, der ist ja auch nichts eingefallen. Heute oder gestern war das. Suda heißt sie, ne? Suda, der ist auch nichts eingefallen. Nichts ist ja eingefallen. Gar nichts. Da kann ich mich nicht erinnern. An die Vernehmung von der Frau Suda kann ich mich nicht erinnern. Da fällt mir überhaupt nichts zu ein. Genau. Ja, der Fischer konnte sich auch noch nichts erinnern, aber er hat wenigstens die Eier gehabt, dass er gesagt hat, schreiben Sie rein, der Fischer ist schuld, ne? Sowas, ey. Und nächste Woche kommt die Ulla dann dran und die weiß auch nichts. Sie kann sich ja nichts erinnern, was nicht auch zufällig in der Akten schon steht. Schwöre ich dir. Naja, ich rech mich nur auf. Das ist jetzt einer der wenigen Artikel, die ich nicht zu lesen geschafft habe, ehrlich gesagt. Aber ich fand das ja, der war relativ kurz. Schon ganz gut. Der war relativ kurz. Ich habe den gelesen. Da steht nicht viel drin. Nur, dass dieser Herr eine Operation, was glaube ich, hatte auf jeden Fall eine medizinische Geschichte, die halt eben potenziell mit seiner Unfruchtbarkeit enden könnte. Und da wollte er dann halt ja seine Spermien einfrieren, um dem halt entgegenzuwirken für den Fall, dass es eintritt. Und das wollten sie ihm nicht bezahlen, aber er hat jetzt vor diesem Gericht hier, das ist bestimmt so ein Verwaltungsgericht oder so, da hat er jetzt auf jeden Fall oder Sozialgericht, ja. Landessozialgericht, ja. Da hat er auf jeden Fall Recht bekommen, dass die das quasi übernehmen müssen für ihn. Und später kann er sich's aus der Samenbank holen und in irgendwelchen Juckerpalmen töpfen. Oder Samengeber werden und sich neue Kinder zeugen oder so. Ja, Miss Germany wird auch ganz modern. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon, das haben wir nicht schon seit längerem in Planung. Das sind nämlich die Frauen nicht mehr nach ihrer Schönheit werden, sondern nach ihrem Wissen und nach ihrer Persönlichkeit. Ja. Ich weiß ja nicht, wie man Persönlichkeiten misst, aber wenn man sich da einschleimt, dann klappt das bestimmt. Das ist so ähnlich wie bei Heidi Klum. Ne? Die Mädels laufen auch alle irgendwie total, wie soll man sagen, hölzern über diesen komischen Steg da und geben sich alle Mühe, dass sie nicht zu blöde aussehen. Und die sagt dann hinterher, ja, hast du total natürlich gemacht, hast total, total tolle Persönlichkeit gezeigt oder so. Also albern irgendwie, ne? Und dazu, um die Persönlichkeit der Frauen zu beurteilen, sollen nur Frauen im Gremium sitzen. Das richtig, wird, das auch. Das genau. Wird ein Heulen und Zähneklappern werden. Ja. Das ist gar keine Punkte von mir. Zwei Kratzen und Haare ziehen. Ich sehe das schon. Da fragt man die dann aus, wie sehr sie sich als Opfer sehen. Und wenn sie sich nicht als Opfer sehen, dann fallen sie direkt durch. Genau, das war nur One der Miss Germany. Ja, aber irgendwann ist halt auch so ein Ritual wie Miss Germany dann nur noch eine hohle Phrase. Also ich meine, bisher war das ganz klar, es war ein Schönheitswettbewerb. Und die Schönheit von Frauen beurteilen nun mal am besten Männer. Ja, vorne wird doch der Parallel, aber dann ist der Mist ausgetragen auch, oder nicht? Was wird der Parallel oder der Mist ausgetragen? Muss der auch nur schlau sein, hat mich gefragt, oder? Ich darf der auch schön sein. Bestimmt. Wird jetzt irgend so ein Ingenieur. Ja, so ein nerdiger Brillenträger von 1,57. Genau. Ja, genau. Der stellt sein neuestes Programm vor oder so. Der ist voll nett und kann gut zuhören. Und intelligent ist auch noch. Bisschen autistisch, aber. Und schaut gern Filme von Quentin Tarantino. Ja, ich meine. So wird das dann wahrscheinlich doch noch zum Adjektiv, ja? Das mit dem Miss Germany. Also, quasi. So wie Miss Gendern. Ja, genau. Ach, nee, ja. Na, warum nennen wir das nicht einfach Miss Gender und das können alle teilnehmen? Ja, wir können es auch Miss Identity dann nennen und das andere wieder Miss Germany oder so. Oder Miss German Identity. Und die German Identity. Kommen doch wieder genau. Nur Leute in Braunhemden am Morgen. Deutsch ist, wer Deutsches tut. Jo, der SPD-Abgeordnete, wie heißt er? Hat seine Mutter abführen lassen von der Polizei aus der Kneipe, die sie wohl hatte, weil die ihm jetzt gehört. Ganz schön krasse Maßnahme, finde ich, dass sie dann im Titel stand, irgendwie die Frau werden. Händen und Beinen gefesselt gewesen oder so hätten sie wieder rausgezerrt. Ja, Privatenteignung, ne? Dachte ich so. SPD enteignet schon mal ein bisschen was. Diesmal bei der eigenen Mutter, ne? Das ist Vorgehen, finde ich. Ja, deswegen muss man sich halt, wenn man was überschreibt, irgendwie entsprechende Nutzungsrechte in den Vertrag schreiben lassen. Alles andere ist ein Gamble auf die Integrität desjenigen, dem man das überschreibt. Und das manchmal ist halt sogar Wasser dicker als Blut anscheinend, beziehungsweise Geld saugfähig genug. Die Idee ist auf, sei außerdem auf Mario Pechers Ehefrau zurückzuführen, genau, behauptet Waltraud Pecher. Der SPD-Politiker ist mit Kerstin Nikolaus verheiratet, einer CDU-Abgeordneten. Dem ist das Herz in die Hose gerutscht, sagt Waltraud Pecher über ihren Sohn. Das ist die Ballade von der sexuellen Hörigkeit. Ja. Kinder, passt auf. In Sachsenland, oder wo das. Und denkt dran, das erwartet euch, wenn ihr Martin Sellners Ratschlägen folgt. Und einfach Leute heiratet. Ja, ist es radikal, Jungen beizubringen, nicht zu vergewaltigen? Was denkt ihr? Ist das ja, ist radikal doof, oder? Ja, ist eine widerwärtige Unterstellung. Also. Nein, es ist ganz genau, es ist eine Unterstellung. Und vor allem, wenn man Kinder im Kindergarten damit konfrontiert. Wie denken die Leute über ihre eigenen Kinder? Das ist radikale Sauerei, genau. Wie denken die Leute über ihre eigenen Kinder? Es ist wirklich, ich meine, klar, fähig ist jeder zu allem. So, obwohl das solche Vorschläge kommen auch in der Regel von Leuten, die gar keine Kinder haben, hier so viel Zeug oder so, die machen das. Also Frau Brücker hat ja einen Sohn, glaube ich sogar. Okay. Also. Und diese hier, die Kada oder so, die schreibt ja auch alle möglichen Krempel und hat einen Sohn. Da denke ich mir auch immer so, aber ja, da kann man sich halt auch nicht reinmischen und da habe ich auch Angst, dass solche Leute da irgendwie mit ihren Kindern da bleiben und psychische Schäden zu führen. Also ich habe ein ganz einfaches Argument eigentlich, warum das Blödsinn ist, nämlich wir bringen Kindern jede Menge Zeug bei, auch Jungen, zum Beispiel, dass sie nicht zündeln sollen oder dass sie nicht mit Fremden mitgehen sollen oder und das klappt nicht immer. Also es gibt dann trotzdem von, was weiß ich, 10.000 Jungen, die aus dem Kindergarten kommen und gelernt haben, dass sie nicht zündeln sollen, zündelt einer und es brennt eine Scheune ab. Das passiert. Wofür der Vergewaltigung kommen die von alleine gar nicht? Ja, die Frau, 10 Frau, oder so. Bücker, ja. Frau Bücker sagt hier, dass das Internet halt schuld ist, wegen der vielen Pornos, wobei ich auch nicht weiß, also ob das wirklich so... Wenn der 8-Jährige ein Porno guckt, dann kann er sich nicht mehr halten. Ne? Dann greift er unweigerlich den 9-Jährigen zwischen die Beine. Ja, ich kann ja schon genau sagen, aus welcher Ecke das kommt. Das ist diese Idee von wegen, dass die Gesellschaft ja den Leuten quasi aktiv beibringt, dass es in Ordnung ist, Leute zu vergewaltigen. Mhm. Und da haben sie dann wieder ihre schräge Definition irgendwie davon, sowas wie halt eben, ja, diese Pornogeschichte, so nach dem Motto, die gucken sich das an und das ist ja dann sowieso erniedrigend und so. Und deswegen ist es dann, ja, vergiftet das halt die ganze Gesellschaft, mal abgesehen davon, dass wir diesen ganzen Krempel jetzt seit Jahrzehnten haben, mit den Pornos und dem Internet und so. Und dass wir da überhaupt keine, also in den letzten Jahren vielleicht, aber eigentlich keine Steigerung hatten von Sexualdelikten, eher ein Abfall. Ja, und Zeit, gerade wenn das ja auf die jungen Leute so einwirken würde, dann müssten wir ja gerade auch in der Kohorte jetzt der jungen Leute massive Anstiege an Vergewaltigungsdelikten haben. Und ich wüsste nicht, dass das so ist. Sonst hätten wir garantiert schon lange irgendwie ein Sonderprogramm Demokratie leben oder so. Aber es sind halt auch Sachen in dem Artikel drin, wie hier dieses Zitat von Kai Cheng Tom, einer kanadischen Autorin, die mir echt Angst machen. Erst wenn wir uns eingestehen, dass wir selbst in der Lage dazu sind, Schaden anzurichten, alle von uns können wir das Gespräch über Missbrauch und Rape-Kultur radikal transformieren, dann können wir uns weiterentwickeln davon, lediglich auf Gewalt zu reagieren und Täter zu bestrafen, dahin Gewalt zu verhindern und unsere Communities heilen zu lassen. Das halte ich für extrem gefährlichen, esoterischen Schwachsinn. Ja, man muss auch sagen, zu dem Begriff Rape-Kultur, ne, der wurde ja ursprünglich eingeführt, um die Zustände an amerikanischen Gefängnissen zu schildern, nämlich die Zustände mit den Männern da, dass das eine Rape-Kultur ist, also zwischen den Männern an den Gefängnissen. Und ja, das wurde natürlich sofort wieder irgendwie aufgegriffen und umgedreht, komplett im Sinn verdreht. Und jetzt ist es halt eben, soll das irgendwie unsere Gesellschaft jetzt sein mit, ja, mit halt Pornografie, die man verfügbar hat und irgendwelchen Witzen und Liedern, die im Radio laufen, die dann irgendwie die ganze Gesellschaft verderben sollen nach diesen Puritanern, die da hocken. Und die haben überhaupt keine, also obwohl das seit Jahrzehnten gang und gäbe ist und die auch selber sagen, dass es früher eigentlich schlimmer gewesen ist, als jetzt, wo ihr Puritaner-Regime hier an der Macht ist. Ja, und vor allen Dingen verbinden sie mal wieder den Sex, die Sexualität mit, also nicht nur etwas Negativem, sondern auch Gewalt und Tod oder ne, übelste Strafen oder übelste Taten halt. Das hatte mich schon bei den AIDS-Geschichten so ein bisschen gestört. Ja, also sie empfiehlt halt vor allem auch das Konzept des Enthusiastic Consent, also ja heißt ja. Und wir bösen Männer haben uns halt alle lustig gemacht über nein heißt nein. Und es ist, und wenn bei uns bisher irgendwie nonverbale Kommunikation gereicht hat im Sexleben, dann sollen wir uns glücklich schätzen, aber das ist halt nicht bei jedem so und so weiter und so fort. Das ist halt im Endeffekt schon seit Tausenden von Jahren so, aber. Ja, und das ist auch klar, das haben sie ja schon gesagt nach der Nein-Heißt-Nein-Sache, dass das ihr nächstes Ziel ist. Und das ist einfach ein Codewort für komplette Umkehr der Beweislast. Also diese Leute wollen das so haben, dass wenn die Frau mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, da, Vergewaltiger, dass du dann beweisen kannst, dass du es nicht warst, dass du irgendwie alles gemacht hast, um das irgendwie herauszufinden, ob die Leute dann das irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie nicht gewollt haben können, wollen, wie auch immer. Um daraufhin dann zu handeln und du bist dann im Endeffekt schuld und das ist einfach nur der reine Wahnsinn. Also das wird die komplette Willkür dann werden, wenn sie das so haben und das wird ein politisches Mittel sein, um irgendwelche Leute zu ruinieren und ja, aber bereitet euch schon mal drauf vor, das wird auf jeden Fall kommen. Weil also Frau Bücker sagt halt am Ende hier, dass der eigentliche Schlüssel zu dem Problem ist, dass man Jungen beibringt, dass sie eine Identität unabhängig von Gruppendruck und rigiden Geschlechterstereotypen entwickeln. Aber das ist ja auch gelogen, unabhängig vom Gruppendruck, weil dann, dann ist ja halt auch, wenn ein Junge sich dann entscheidet, ein Mann zu sein, im klassischen Sinne, wird er genauso Gruppendruck und Ärger erfahren. Ja, vor allen Dingen, welcher Gruppendruck? Die haben doch keinen Gruppendruck, um sich alleine nach zu Hause zu sitzen, sich zu bohren und einen runterzuwählen. Da ist doch kein Gruppendruck da. Ja, oder auf Vergewaltigungstour zu gehen, als 10-Jähriger, 12-Jähriger, ist Quatsch auch. Da gibt es auch keinen Gruppendruck für. Da gibt es offensichtlich auch in der Regel keinen. So extrem finde ich das noch nicht mal. Das ist ja dieses Krempel, was sie hier irgendwie konstruiert, dass das alles nur Gruppendruck wäre, die männliche Sexualität oder so. Das ist doch Humbug. Genau. Ja. Brauchen da überhaupt keine Gruppe für. Nee, im Gegenteil, die stören da manchmal nur. Aber das mit dem Humbug liegt, glaube ich, daran, dass die Tessa an der Humbug-Universität und so weiter. Warum Frodo mit 23 über eine Vasektomie nachdenkt, das habe ich einfach mal nur so mitgebracht. So, weil diese Überschrift so wunderschön ist, einfach. Ich würde, also statt einer Vasektomie würde ich mir lieber einen Knüppel kaufen und mal bei meinen Eltern vorbeigehen, die mich Frodo genannt haben, aber gut. Und die Frage ist halt, weiß Bilbo schon von den Plänen? Und was sagt Sauron dazu? Ja, Johnny Cash hätte da wahrscheinlich ein Lied drüber gesungen. Ja, es geht um einen jungen Mann, Boy nimmt Frodo. Ja, es geht um einen jungen Mann, der sich halt sterilisieren lassen will wegen Klima und so. Seine Freundin weiß nicht so genau, ob sie das so gut findet. Aber wegen Klima? Was hat denn jetzt seine Sterilisation mit Klima zu tun? Komm, das musst du sagen. Naja, er ist halt mit 21 Jahren übernahm er eine leitende Position bei der Grünen Jugend in Dortmund. Okay. Seit vergangenem Jahr geht er mit Fridays for Future auf die Straße. Für ihn dabei ein sehr wichtiges Thema, Feminismus. Und der liefert aus seiner Sicht einen guten Grund dafür, von Arten der Verhütung abzuweichen, die in seinen Worten die Frau belasten. Mhm. Also ein 1A White Knight Kack. Ja. Alter, das ist Bento oder sowas, ne? Ja, natürlich ist es Bento. Ah ja, okay. Ja, ich meine, alles andere wäre auch Rechtspopulismus, oder nicht? Ja, genau. Es wäre es in meiner Vorstellung dann unfeministisch, wenn ich als Mann was entschieden habe, was beide entscheiden sollten, gibt Frodo zu. Aber er pocht auch auf seine Selbstbestimmung und sagt, wenn man mich haben will, dann eben mit dieser Entscheidung. Das ist ein bisschen widersprüchlich, ne? Ja, aber wenn sich jetzt nichts in der Klimapolitik ändert, bricht die menschliche Zivilisation zusammen. Das sagt die Wissenschaft, so Frodo. Da denke ich ungern an Kinder. Ja, ja, schmeiß das Klima in den Schicksalsberg und dann kannst du es nicht mehr wehtun. Wollte ich das Klima angefasst? Ich glaube, kein Adler, der was auf sich hält, holt den Typ da raus. Der sagt dann auch, nee, Frodo, bleib mal da. Ja, ich meine, ganz kurz nochmal zur Vasektomie. Da schreiben sie eben auch, dass sie in der Regel rückgängig machbar ist, dass man das wieder flicken kann. Dass es aber teurer ist und länger dauert, aufwendige Operation ist. Und da gebe ich dann immer den Hinweis, dass der Arzt, aber wenn der Kinderwunsch so groß ist, auch aus dem Hodensack den Samen rausziehen kann und dann Kinder machen kann damit. Also das ist nicht, da ist man nicht aufgeschmissen. Wenn man vasektomiert ist, dann kann man trotzdem Kinder bekommen. Ne? Wollte ich nur sagen. Ja, bei dem Herrn Hauschke. Ich mal gerade gucken, wo habe ich denn den Krempel hier bei mir? Der Mann ist Schulleiter und sagt, wir sollen die Schule so weit wie möglich jetzt am besten abschaffen, wie wir sie jetzt haben. Weil die hilft nichts, die bringt nichts. Na, wo habe ich es denn da? Das hat der Hüter aber auch vor 5 Jahren schon gesagt oder vor 10. Und dann war aber der Merkel, hat er das gesagt, dann ne, hat gesagt, ja, wir müssen Schulen abschaffen, alles umkrempeln oder so. Also er setzt erst schon mal den Punkt, dass Schulen nicht reformierbar sind. Und die Kinder der Schule müssen sich an ein System anpassen, das weder didaktisch noch organisatorisch auf der Höhe der Zeit ist. Hä? Ich dachte, dafür bilden wir Lehrer aus. Also dafür haben wir tausende Beamte und Schulämter und ja, man hat einfach die Anforderungen runtergeschraubt, ne? Mit der Rechtschreibgeschichte zum Beispiel, dass die Kinder da eben schreiben können, wie sie lustig sind erstmal. Das ist ja eigentlich nach hinten losgegangen, so wissenstechnisch. Ja, aber dann braucht man da keine Noten vergeben und dann kann er eben gute Noten haben. Das hört sich ja fast an, als würdest du sagen, die Bildungspolitik ist selber schuld an der Misere. Ja, selber schuld, aber ich weiß, dass es vor allen Dingen auch daran liegt, dass sie sich international immer vergleichen, dass sie immer irgendwelche Abiturientenzahlen gegeneinander vergleichen und dann sich freuen, wenn sie mehr Abiturienten oder mehr Studenten haben als die anderen, weil das ja für mehr Intelligenz spricht oder so, weiß ich auch nicht genau. Ja. Aber das ist so der Wettbewerb da. Das habe ich mal mitgekriegt bei so einer Veranstaltung. Ein goldenes Zitat finde ich. Schulen sind heute immer noch so, wie sie waren, als ich zur Schule gegangen bin, als meine Eltern zur Schule gegangen sind. Sag mal, Oliver Hauschke. Als deine Eltern zur Schule gegangen sind, gab es weder die von Mammon angesprochene Anlauftabelle, noch abgeschaffte Kopfnoten, noch runtergesetzte Ansprüche, noch. Das war eine ganz andere Schule. Da ist nämlich auch die Autorität des Lehrers noch geachtet worden. Da hat man nicht irgendwie gesagt, du Arschloch, ich mach deine Mutter platt, sondern man hat gesagt, jo, ich mach meine Hausaufgaben das nächste Mal. Und dann sagt er, also das, was da, dann wird ihm das im Endeffekt auch von dem Interviewer gesagt, dass er, es gibt mehr Gruppenarbeit vielleicht, aber wenn wir ehrlich sind, dann sind das nur Kleinigkeiten. Das Grundprinzip ist gleich geblieben. Einer weiß was, die anderen versuchen es für die Prüfung ins Kurzzeitgedächtnis zu bekommen. Ich war der nie in der Schule? Kurzzeitgedächtnis, also, ja. Einige von den Sachen sind hängen geblieben bei mir, muss ich sagen. Also, ja, sicher. Irgendwie hat das funktioniert. Ich schreibe halbwegs fehlerfrei. Ich kann geradeaus reden. Ich könnte heute sicher auch noch ein Buch interpretieren oder ein Gedicht oder so, wenn man das unbedingt braucht. Ich kann Englisch. Irgendwie scheint das ein Scheinargument zu sein, was er da zieht. Also, was man in der Schule gelernt hat, ist kurz danach zu 90% wieder weg. Also, ich weiß nicht, in welchem Universum der Typ Schulleiter ist. Oder nee, er ist Ex-Schulleiter, okay, aber war, was auch immer. Wir brauchen neue Lernorte, neue Formen des Zusammenkommens, durch Werkstätten, durch eigenes Erforschen. Natürlich müssen Kinder strukturiert lernen, allerdings ganz anders als bisher. Esoterik. Immer öfter gleiten diese progressiven Sachen in die pure Esoterik ab. Wir müssen was ändern. Wir müssen unsere Chakren in Einklang bringen, dann wird das alles werden. Bla, bla, bla, bla, bla. Grauenhaft, wirklich. Naja, also so ein Stück weit hätte ich mir das schon gewünscht, aber ein Stück weit hätte ich mir auch in meiner Schulzeit ein bisschen mehr Frontalunterricht gewünscht. Einfach so die Sachen halt draufpacken erstmal, weil ich sag mal so, dieses ganze selber erforschen und so, also ich habe mir halt ziemlich viel Krempel selber beigebracht, mit dem ich heute auch unter anderem mein Geld verdiene. Von wenn daher, du das kannst, ist das ja okay, aber wenn du das musst und nicht kannst, habe ich das mit der Schule halt auch nicht so jetzt, dass das so unbedingt so wichtig ist oder so, aber das geht halt auch nicht mit allem, ne? Ja. Und ja, es ist halt schon auch einfacher normalerweise bei vielen Dingen, wenn du einfach mal jemanden hast, der dir sagen kann, okay, so und so, wie du das jetzt machst, hier, guck dir das nochmal an, guck dir das nochmal an und das ist vielleicht nicht so eine gute Idee oder das ist irgendwie verkehrt und mach das mal so und so und so. Wenn man diese Sachen immer alle selber erstmal entdecken und erfahren muss und so, das kann auch zeitweise ganz schön lange dauern, bevor man dann da überhaupt auf einen guten, also insofern ist es halt schon gut, wenn einen da jemand vernünftig anleitet irgendwie so und nicht einfach nur sagt, ja, Larifari. Ja, aber in welcher Art geht das denn jetzt in die Richtung, weil, also wenn ich sowas lese, dann denke ich sofort immer an dieses Buch von der feministischen Champion-Autorin Bell Hooks mit radikaler Pädagogik, was sie irgendwie mal geschrieben hatte, wo sie dann quasi meinte, dass die Schulen alle nur politisch sein müssen und irgendwie die Privilegien der Leute checken und die marginalisierten Stimmen hochheben und solche Dinge. Aber das ist jetzt, das fordert er jetzt nicht, oder? Nee. Okay. Was ich halt auch super traurig finde, ist, dass er in keiner Weise offensichtlich anerkennt, dass Schule ja auch da ist, dass man miteinander lernt, dass man Gemeinschaft lernt, dass man lernt, die eigene Sache mal zurückzustellen, wenn jemand anders irgendwie dran ist und so. Oder vielleicht wird das heute in Schulen noch nicht mehr so gelernt, würde auch einiges gelehrt, das würde auch einiges erklären. Ich habe mir in der Woche speziell zu diesem Thema tatsächlich Vorträge angehört und so ein Professor da war der Meinung, was ist denn nochmal, dass die Kinder. Ne, komme ich gleich drauf, weiß ich jetzt nicht mehr. Sorry. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Ja, die Schule der Zukunft, ein großes Experiment. Warten wir es ab. Was man allerdings machen sollte, ist Schulen sauber halten. 30 Schulleiter in Berlin haben einen Brandbrief geschrieben, mehrheitlich von Grundschulen. Die hygienischen Zustände gefährden die Gesundheit der Kinder. Eine Schule musste wegen der verdreckten Klos schließen. Ja, irgendwas läuft schief an unseren Schulen. Aber ich sag mal, es ist nicht der Frontalunterricht, glaube ich, weil ich denke, der ist nicht daran schuld, dass die Schulen so aussehen. Aber eigentlich ist das Ganze hier ein Schildbürgerstreich, weil man kann einfach mal zwei Zwischenüberschriften zitieren. Einmal, Reinigungsfirmen machen keine gute Arbeit. Das war also das ganze Outsourcing und so. Man vergibt es an den günstigsten Anbieter und der kommt dann und dann wischt irgendwer halt mal mit dem Feudel oder winkt mal mit dem Feudel in die Klasse und dann ist die geputzt, weil man hat ja eh nur 30 Sekunden pro Klassenraum oder so. Und dann kommt die nächste Zwischenüberschrift, Idee, Doppelpunkt, festangestellte Reinigungskräfte an jeder Schule. Was eine Wahnsinnsidee. War halt so, bevor man angefangen hat. Das ist eine Idee, das ist ja geil. Ja. Oh mein Gott. Ist unsagbar, oder? Wahnsinn. Also auch so innovativ. Ja. Jetzt kommt man vielleicht drauf, dass es am Ende doch sinnvoller wäre, Putzfrauen oder Putzmänner oder Hausmeister zu engagieren, die irgendwie greifbar sind, die nicht Akkord arbeiten, sondern halt einmal am Tag die Schule putzen sozusagen in Gemeinschaft, die sich um den Kram kümmern und für die das auch irgendwie dann, ich meine, ist klar, so ein Auftragsheini, der hat keine Verbindung zu der Schule, für den ist das Job Nummer 536 am Tag. Aber wenn du halt Leute hast, die da jeden Tag putzen, die greifbar sind, die ansprechbar sind, dann passieren so Sachen halt meiner Meinung nach eher selten, wie sie hier in dem Artikel beschrieben werden. Aber ich finde das so irre. Das ist auch wieder so ein typisches Ding. Ja, lass uns mal was besser machen. Wir privatisieren das. Davon wird alles noch besser. Ja, die haben noch vor 30 Jahren McKinsey da durchgeschickt, dann mit Stoppuhren gemessen, wie lange die da brauchen und dann in die halbe Zeit gegeben, um den Laden zu putzen, so ungefähr. Ja, und das kommt dann aber raus. Ja, und 30 Jahre später kommst du mit der großen Idee um die Ecke. Ja, genau. Unsagbar. Bitte ist Berlin. Berlin, ne? Berlin, das ist die Stadt, die dein Geld ausgibt, sage ich immer gerne. Zum Beispiel dafür, dass eine Einrichtung, die Jugendliche besetzt haben 2018, nämlich den Jugendclub Potze in der Potsdamer Straße, der ist zum 31. Dezember 2018 ist der Laden gekündigt worden vom Vermieter, die haben sich geweigert, da rauszugehen, haben das Ding besetzt. Ja, und jetzt hat man beschlossen, dass das Jugendamt des Bezirks die ausstehenden, ich glaube, 225.000 Euro Miete, die da eigentlich fällig gewesen wären in der Zeit von der Besetzung bis heute, dass das Jugendamt Potsdam zahlt. Weil, keine Ahnung, die zu viel Geld haben oder so. Anstatt, dass das Ding halt irgendwie entweder geräumt wird oder sich da vor Gericht drüber geeinigt. Ich verstehe überhaupt nicht, die haben doch sowieso kein Geld. Die Jugendämter in Berlin, das ist doch, steht auch in dem Artikel nochmal, chronisch unterfinanziert, mit Arbeit überlastet. Und dann geht die Stadt hin und greift hier dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg nochmal richtig in die Tasche mit 225.000 Euro für ein paar renitente Kinder. Läuft in Berlin. Nicht schlecht. Wenn sie alle rausschmeißen, müssen sie denen alle einzelne Wohnungen bezahlen. Ist auch nicht billiger, wahrscheinlich. Naja. Jetzt wieder mal vom Herrn Schupelius, auch dem man letztens das Auto angezündet hat. Ach der, ja. Staatswirksam. Weil wir ja damals so ein bisschen drüber gesprochen haben, was der für Artikel schreibt, den hier zum Beispiel. Ja, frech, ne? Sie sich das so bezahlen lassen, sozusagen, da zu wohnen. Ja, den habe ich auch noch nicht gelesen. Es ging um Lesben, die irgendwie gegen Nationalismus sind. Schwul oder lesbisch sein taugt als rechte Strategie? Sag mal, was, Machen die da in Berlin irgendwas ins Wasser? Wachsen da Pilze in der Wasseraufbereitung oder so? Ich wollte gerade sagen, dass so weit ist es schon gekommen mit den Homosexuellen. So angenommen. Also es ist angekommen in der Gesellschaft, muss man schon sagen. Also wenn man jetzt schon zum rechten Mob dazu gehört, dann ist man auf jeden Fall dabei. Also ich halte nichts von Hormonnationalismus. Lesbisch sein bleibt progressiv, ist die Bildunterschrift. Oh mein Gott, ist mir schlecht. Es ist doch völlig, ich meine, selbst bei den Nazis gab es Homosexuelle. Seid ihr doof? Also, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man progressiv ist, ob man lesbisch ist. Nix, gar nichts, nada, null, niente. Macht mich erinnert mich an die Flasspöhler, die hat sowas gesagt, wie sie hatte irgendwie als Teenager ein schlechtes Gewissen dem Feminismus gegenüber, wenn sie jetzt mit Jungs was macht, dann soll sie erstmal ein bisschen was Mädchen angefangen haben. Ich glaube, da haben wir nicht gesagt, als ob da eine Idee, ey. Naja, es gibt doch irgendwie diesen politischen. Politischer Lesbianismus, ja. Hat die Schwarze ja auch gepredigt in den 70er Jahren schon. Lesbisch sein, um den Heteros als auszuwischen. Super Idee. Ja, klappt halt nicht bei Hetero-Frauen, ne? Na, Hetero-Frauen sind doch nur zu Hetero-Frauen gemacht worden. Genau. Was? Du weißt aber auch alles einfach, scheiße. Berlin. Und hier haben wir wieder Berlin und hier haben wir wieder Hausbesetzer. Hier haben wir diesmal die Rieger Straße, nämlich das Gebäude Liebig 34. Selbstbeschreibung ist anarcha-queer-feministisches Hausprojekt. Ich finde allein schon die Beschreibung sehr unterhaltsam. Anarcha-queer-feministisch. Da hat irgendjemand gesagt, nennen wir es doch anarcha-queer-feministisch. Nee, das geht nicht. Anarcho, das ist männlich besetzt. Da denken alle wieder nur bla bla. Ja, dann nennen wir es Anarcha. Super Idee. Der Räumungsprozess gegen das Objekt ist vertagt worden. Ein Anwalt hat dem Richter Befangenheit vorgeworfen und jetzt kommt's, nämlich weil der Richter nur maskuline Sprachformen genutzt habe. Das reicht bei uns inzwischen In Berlin geht das alles durch, ne? Ja, sofort gefragt hat, ist, kann ich jetzt auch einen Prozess unterbrechen, wenn jemand gendert? Kann ich dann sagen, nee, ich habe hier das Gefühl, der Richter ist befangen, der ist progressiv. Ich bin eher traditionell. Der ist ja, aber stattgegeben wird dem nur in Berlin, glaube ich. Nee, aber gerade in Berlin dürften sie mir eigentlich nicht stattgeben, weil sie sagen dann, nee, das ist keine Unterdrückung, das ist Power and Prejudice. Ja, verstehst du? Du als Mann hast ja alle Möglichkeiten und die Richterin ist, das geht so nicht. Ja. Ja, also damit ist die Räumung wieder verschoben, aber es sieht wohl so aus, als ob es auf eine Räumung hinausläuft und dann dürfte da sowieso in der Riga wieder mal richtig was los sein. Ja, hier gab es auch wieder Berlin, das ist heute eine Sonderausgabe, Berlin-Sonderausgabe. Ein Cyberangriff aufs Kammergericht, dahinter steckt die organisierte Kriminalität, vermuten Sicherheitsexperten. Und man geht davon aus, dass die Täter den vollen Zugriff auf den Datenbestand des Berliner Kammergerichts hatten. Wow. Ja, aber in Berlin soll das ja mit dem Gericht eh ein bisschen problematisch sein und den Computern oder so, habe ich doch beim Danisch, glaube ich, gelesen, dass sie da so Schwierigkeiten hätten mit der IT. Naja, ich glaube, es gibt keine deutsche Behörde, die keine Schwierigkeiten mit der IT hat. Ja, die haben nur spezielle Schwierigkeiten, glaube ich. Wir zahlen doch jetzt nicht viel zusammen oder so. Mhm. Wir zahlen doch jetzt auch extra irgendwie $800.000 an Microsoft, um diese extra Sicherheitspatches für Windows 7 zu bekommen. Die machen auch Geld damit, dass sie Betriebssysteme abkündigen, wa? Naja, wir haben lange genug gesagt, dass der Sicherheitssupport für Windows 7 irgendwann endet. Und gerade als Behörde sollte ich mich vielleicht dann aufmachen und gucken, dass ich Windows 10 Lizenzen kriege oder was auch immer, aber danach von unserem Geld fast 1 Million zu zahlen, weil man zu doof ist, rechtzeitig das Betriebssystem zu wechseln, kein Mitleid von mir. Und hier in dem Fall kann man sich ja fragen, was da alles, ne, so Kammergericht, ich weiß jetzt nicht genau, was da alles für Daten dann liegen, aber ist für so ein für so organisiertes Verbrechen sicher was Feines. So Daten von Leuten, die sie angezeigt haben oder so. Datensätze sind prinzipiell immer wertvoll, glaube ich. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was sie da nicht alles irgendwie aufbewahren. Das könnte ja auch irgendwelche Urkunden sein, ne? Irgendwelche Eigentumsgeschichten oder sowas. Mm. Ja. Ist ja an solchen Gerichten eigentlich auch immer der Fall, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, und also ich habe ja so ein bisschen, also ich warte eigentlich schon lange darauf, dass es mal irgendwie so ein Riesending irgendwie gibt, was sich dann hinterher herausstellt, dass es zurückzuführen ist auf Homeoffice. Weil die Leute haben ja jetzt immer mehr irgendwie Homeoffice, gerade irgendwie an Behörden will man das ja gerne machen, gerade um irgendwie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und solche Dinge. Und dafür werden den Leuten ja dann VPN-Zugänge bereitgestellt, wo sie dann aus ihrem heimischen Netzwerk das Firmennetzwerk da öffnen können. Und ja, also ich meine, wenn die Leute jetzt nicht auch noch Hardware dazugestellt kriegen, was eigentlich in der Behörde, würde ich sagen, müsste das eigentlich so sein, dann ist das natürlich auch ein potenzielles Einfallstor für irgendwelche Probleme, die sie in ihrem eigenen Netzwerk schon haben, dass sie sich dann in das Netzwerk von der Behörde noch schön übertragen. Ne? Also irgendwelche Trojaner und dergleichen. Also da muss man, das ist ja, sehe ich auch durchaus kritisch mit diesen ganzen Homeoffice-Geschichten. Also das ja, kann man nicht immer nur so unter dem, ja, es ist dann alles und die Leute machen alle Homeoffice, tralalala, Larifari, da gibt es keine Probleme. Ja, also EDV technisch, sicherheitsmäßig gibt es da schon potenzielle Probleme. Ja, es geht ruckzuck. Das ist ein Virus am Rechner. Okay. Unter falscher Flagge. Aber wieder mal wieder den Faktenfinder im Programm. Den Narrativretter. Und diesmal hat er das Narrativ gerettet, dass bei links unten in die Media so viele Bekennerschreiben auftauchen. Aber was ich eigentlich lustig finde, ist, also es geht hier darum, dass auf in die Media halt offensichtlich nicht nur linke Extremisten ihre Bekennerschreiben einstellen, sondern auch Leute, die den linken Extremisten schaden wollen. Das können natürlich nur Rechte sein. Das können nicht Leute sein, die von Extremismus in keiner Art und Weise was halten. Es können nur Rechte sein. Das ist eigentlich schon der Punkt, den ich an dem Artikel von Arsch finde. Es ist im Endeffekt, wird so getan, als wäre False Flag eine Erfindung der Rechten. Und würde nicht. Ach, mal wieder, ja. Nicht, so wie Doxing, ja, und diese ganzen Dinge. Ja, ja, genau. Und würde halt auch von denen nur angewandt. Wir hatten es gerade letzte Sendung ja schon von einem ähnlichen Thema. Hatte ich auch das Beispiel von dem linken Abgeordneten da aus Sachsen, glaube ich, oder was, Brandenburg. Irgendwo im Osten auf jeden Fall, der vorgegeben hat, man habe ihn irgendwie mit Messern angegriffen, wo es dann hinterher rauskam, dass er sich selbst die Sachen zugefügt hat und so. Also dieses Bias, diese Linkslastigkeit, aber ich meine, man muss sich hier den Autor nur angucken und man weiß schon, woher das kommt, von irgendeiner Journalismus-Uni kommt das, wo man das lernt, dass das nur Rechte machen oder was auch immer. Ich find's beschämend, dass das auch historisch gesehen einfach, dass so ein laffer Beitrag hier dann einfach, wo nichts drin ist, lauwarm und man weiß vorher schon, was hinten am Ende rauskommt. Ja, ich meine, wenn es schon in der Einleitung steht, manche solcher Schreiben sind offenkundig gefälscht, dann, ja, dann sind sie eben nicht die Mehrzahl, dann ist auch kein rechter Überlauf oder so, weiß nicht. Hab ich ja auch hergeholt. Wahrscheinlich eine linke Plattform. Ja. Und ja, die Woche gab es die Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht. Links unten in die Media bleibt verboten, also die Vereinigung und ihr Internetportal bleiben verboten. Das Internetportal kann in der Form nicht wieder online gehen, wie das die Kläger gefordert hatten und wie es auch die linke Szene in Konnewitz und anderswo fordert. Bis auf Weiteres bleibt das Ganze verboten. Ich habe auch keine Ahnung, warum die unbedingt diese ganzen False-Flag-Aktionen wieder online haben wollen. Also. Sehr merkwürdig. Ist das jetzt schon länger verboten oder wie? Das ist jetzt seit 2 Jahren verboten, ja. Und die veröffentlichen doch öfter mal was da oder nicht? Ja, nee, das ist in die Media selber. Also nur so. Dieses links unten dort in die Media ist verboten. Okay. Und weil da konnte man halt Betreiber ausmachen und man hat aus denen praktisch, man hat denen gesagt, ihr seid zwar kein Verein, aber wir wenden jetzt das Vereinsrecht auf euch an. Weil das eine vereinsähnliche Struktur ist, die ihr da habt, und so konnte man das verbieten. Hm. Das in die Media selbst, ich weiß, das ist ja überhaupt nicht mal in Deutschland, also das betrifft ja dann, das wäre dann eine internationale Geschichte, die kannst du nicht einfach verbieten. Ja. Ja, ich höchstens den Zugang sperren oder so, ne? Im DNS-Server oder so. Naja, in Deutschland ist wohl ein Flüchtling in seiner Zelle verbrannt. Ich glaube, der hat sich angezündet. Und die Ermittler, die von der Polizei, denen haben wohl einige Leute von der ARD auf die Füße gestanden. Und darüber beschweren die sich hier in diesem Artikel. Die haben unter anderem, schreiben sie hier, haben die ARD-Leute Verschwörungstheorien gesponnen darüber, wie der wirkliche Ablauf gewesen sein soll. Und hätten dann eben, wie gesagt, diese Vorwürfe erhoben. Und jetzt haben sich die Ermittler damit zum Abschlussbericht dagegen gewehrt und das alles detailliert aufgeklärt, heißt es. Ja, habe ich mir jetzt nicht genauer angeguckt, aber schon krass, dass so ein Flüchtling in der Zelle verbrennt und dann ja auch die ARD irgendwie so dazwischen funkt. So. Ist ja nicht schlecht, dass die Journalisten aufpassen im Prinzip, aber ja, weiß ich nicht, in der Justizvollzugsanstalt, da stecken die Leute sich auch nicht gegenseitig an normalerweise. So. Von daher. Naja, also was das dem Ganzen meiner Meinung nach ein bisschen das Geschmäckle verpasst, ist halt das Monitor, das da oben steht, hat Monitor die Wahrheit verdreht. Wir wissen, wer im Moment gleichbedeutend mit dem Monitor ist, nämlich Georg Restle. Und ich glaube, vielleicht bin ich da auch schon zu zynisch, aber ich würde sagen, da hat man Leute hingeschickt und es war klar, was für eine Story daraus werden musste. Mhm. Also. Ja, genau, nochmal zur Ergänzung. Herr Restle ist ja der meint, dass wir jetzt in einer Ausnahmesituation uns befinden, wo halt die Journalisten Haltung haben müssen und so. Eine Haltung für den Feuerlöscher, sag ich mal. Und diese Ausnahmesituation und halt, ja, quasi jetzt, die sich dann auch mit der guten Sache gemein machen müssen und so. Und scheint dann nicht so richtig zu wissen, der Rest, dass man sich mit sowas bei allen Dingen unglaubwürdig dann macht, wenn man irgendwie sagt, dass man diese Haltung irgendwie hat. Ja, hier ein alter Freund von uns, den wir auch schon öfter mal zitiert haben in der Sendung, nämlich Hasanein Kasim, ehemals, glaube ich, Spiegel, jetzt Zeit und ab 1. Januar freier Autor. Und da ist wieder die übliche Geschichte. Ich bin ein armer Journalist, ich habe eigentlich gar nichts gemacht und alle Leute sind böse zu mir. Finde ich ganz schön frech, dass er, also ich finde es scheiße, wenn Leute Morddrohungen bekommen. Aber der Herr Kasim hat ziemlich laut ausgeteilt mit solchen Sachen wie, das ist nicht euer Land, wir sind jetzt hier und wir bleiben hier und solche Sachen. Da ist er ja des Öfteren mal aufgefallen mit ziemlich, ziemlich krassen Sprüchen zum Thema Bio-Deutsche sollen sich mal nicht so haben und Bio-Deutsche sind over und müssen nicht euer Publikum sein und so. Also. Aber ja, wie gesagt, irgendwelche Morddrohungen oder so für den Arsch, aber hier so zu tun, als wäre der Mann praktisch ein Heiliger. Ja, also, und hätte nichts gemacht. Nichts hat er gemacht. Oh, ich weiß nicht. Viele Jahre habe ich gedacht, irgendwie kann man sich vielleicht an solche Drohungen gewöhnen. Ich bekomme sie seit Anfang der 90er Jahre, seitdem ich es mit meinem unverschämt fremden Namen wage, Artikel in deutschen Publikationen zu veröffentlichen. Nein, du provozierst, Hasnain. Und das weißt du selber ganz genau. Aber hier in dem Artikel tust du so, als würde dir das nur passieren, weil du einen fremden Namen hast. Das ist Quatsch. Sicherheitskräfte haben mich außerdem darüber informiert, dass ich auf mehreren Todeslisten oder Feindeslisten stehe. Allerdings nicht von sich aus, sondern nur, weil ich Kontakte habe, die ich fragen konnte. Juristen sagen mir, solange da nur öffentliche, zugängliche Informationen wie Name, E-Mail und Artikel oder Zitate von mir stünden, könne man dagegen rechtlich nichts machen. Ach was. Eine ernsthafte, umfassende Debatte darüber, was wir Hass und Hetze entgegensetzen, wie wir die Menschenverachtung eindämmen können, was wir also gesamtgesellschaftlich tun können und müssen, um eine weitere Radikalisierung zu verhindern, findet kaum statt. Ja, nicht im Journalismus, nicht in der Politik, nirgendwo. Da haben wir sie wieder, die Trommel. Die immer währende Trommel, das schränkt es ein, schränkt die Meinungsfreiheit ein. Wir müssen den Korridor so klein wie möglich machen, damit ja die Leute nicht mehr Hass reden können und uns nicht mehr sagen können, dass wir Unfug reden und unsere Artikel nicht mehr verlinken können und sagen, hier, der redet Unfug. Schränkt es ein für uns. Trommel, Trommel, Trommel, Trommel, Trommel. Immer weiter, weiter, weiter. Wer es hört, muss weiter trommeln, damit der Nächste es wieder hört und so. Naja, auf jeden Fall hat er seine E-Mail-Adresse abgegeben. Also hoffen wir mal, dass er dementsprechend dann jetzt in Zukunft weniger Morddrohungen bekommt. Ach Mensch, ja. Ja, hat der Übergang. Hier haben wir eine französische Teenagerin, 16 Jahre alt, heißt Mila, die auf ihrem Instagram-Konto hat den Islam kritisiert mit den Worten: Ich hasse Religion, der Koran ist voller Hass, eure Religion ist scheiße. Seither erhält sie Morddrohungen, musste auf Anraten der Polizei bei Verwandten untertauchen, sie kann nicht zur Schule gehen, weil anonyme Hetzer die Anschrift ihres Gymnasiums im Internet enthüllten und dazu aufriefen, die gottlose Schlampe abzustrafen. Okay. Und dann gab es den Generaldelegierten des französischen Islamrats, Abdallah Zekri, der hat gesagt, das ist schon gerechtfertigt, weil wer Wind sät, muss mit Sturm rechnen. Das Mädchen weiß, was sie sagt. Sie hat die Religion beleidigt. Jetzt muss sie die Folgen ihrer Worte tragen. Finde ich ganz schön, dass das direkt hinter dem Hassline kommt, weil das zeigt ja dann mal ziemlich deutlich wieder, wie mit unterschiedlichen Maß gemessen wird. Also beim Hassline sagen alle, oh Gott, du Armer und so. Und das ist ja ganz schlimm. Und wie kann denn der böse Maßaffe nur sagen, du würdest provozieren, du seist an einem Teil davon selber schuld. Und hier sagt er, so sagt sogar ein Angesprochener, jemand, der Macht hat, also der jetzt sagen könnte, er greift da mal ein und deeskaliert das, ne? Der sagt, ja, das verdient. Ich habe nicht gesagt, ich habe dreimal gesagt, dass ich das scheiße finde und dass ich das nicht gut finde, dass ich aber finde, dass man das ruhig erwähnen kann. Ich hätte auch jetzt, wenn ich hier einfach gelesen hätte, der Typ vom Islamrat sagt, man soll dem Mädel irgendwie das Maul stopfen, ohne dass ich weiß, was sie gesagt hat, dann wäre das ja auch was anderes. Ja. Also ich finde das ziemlich krass, also zumal man weiß ja, wie seit den Anschlägen hier und da in Europa, wie kurze Lunden manche Leute haben und dann, dass so jemand da noch Öl ins Feuer gießen darf und das ich weiß nicht. Und die, wo war es denn hier? Religionsbeleidigung ist eine Verletzung der Gewissensfreiheit, hat die Justizministerin in einem Radiointerview gesagt. Wir sind in Frankreich, nicht in Saudi-Arabien. Jede Religion darf kritisiert werden. Blasphemie ist keine Straftat, sagte der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Senat. Also, da scheint es auch noch geteilte Meinungen zu geben. Religionsbeleidigung ist eine Verletzung der Gewissensfreiheit. Wenn das von der Justizministerin kommt, nachdem eine Jugendliche mit dem Tod bedroht worden ist, dann weißt du, dass du was anderes wählen musst, glaube ich. Aber die Makrone hat es gar nicht. Da will wahrscheinlich wieder jemand Leute Holzhacken schicken oder so, wie unsere Justizministerin. Ja, stimmt. Vielleicht sollte das Männchen einfach in Zukunft Holzhacken gehen, statt Ja, Saisonfrüchte sammeln wir doch. Saisonarbeiterin auf dem Feld. Bietet sich auch mal an. Ja, das ist einfach so ein Thread, den ich ziemlich bemerkenswert fand. Hier wurde auch Gamergate erwähnt, so bin ich darin aufmerksam geworden. Das sind ja auf jeden Fall so ein paar Christen von der digitalen Kirche, die hier so Gendersterne benutzen und davon träumen, dass dem Hate Speech Einhalt geboten wird. Ja, und irgendwer hatte Kostet, was es wolle, ne? Das war der Herr hier, ich werde nicht müde, es zu sagen, es gibt's alles schon, schaut, was andere machen, guckt in die Einschlägeforschung, lernt von den Erfahrungen anderer, guckt nach Gamergate, nach MeToo, nach den Erfahrungen aus feministischer Arbeit. Kirchenleute, digitale Kirche, Hate Speech. Ja. Also mit dem Angriff des Christentums wird das mit dem Progressiven alles wieder in Ordnung kommen, kann ich da nur sagen. Es ist aber wahrscheinlich nur alles besser gemacht, auf jeden Fall. Ja, aber auch, dass Christen im digitalen Raum dafür da sind, dass man sie anschreiben kann. Ich meine, wir haben ja gerade Hope Speech inmitten eines Shitstorms. Auch ein bisschen Reduktion, ne? Ich überlege noch, wie ich diesen Traum finde. Ich. Oh Gott. Die Evangelische Akademie Rhein lädt mit der Blabla im Juni zu einem Workshop zu genau diesem Thema ein. Die Christenbubble, die stelle ich mir ziemlich krass vor. Da möchte ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Ja, außer evangelisch. Das ist die Kirche, die Martin Luther gegründet hat. Martin, nee, hier die Tante von den. Ist doch evangelisch. Martin von den Juden und ihren Lügen Luther, der die Kirche ist. Das. Mit der Hate Speech. Mit böses Gamergate. Alter Schwede. Da will jemand einen Hashtag ins Leben rufen. Candy Storm, wollt ihr. Super Idee, einen Hashtag, mit dem die Leute dann Christen zur Hilfe rufen können. Habt ihr schon Ideen irgendwie? Ruft einen Christen zur Hilfe. Jesus, Hashtag Jesus Alarm. Helfe uns, evangelische Kirche, überall reden Jesus, die Leute. Ja, Josef Stalin. Ja, nee. Jesus. Können die denn irgendwas Besonderes, dass man die zur Hilfe rufen soll? Oder? Kann man nicht die Seiten verpflichten, dass sie so einen Jesus-Button überall hin machen, dass man den drücken kann, falls man so einen Christen braucht? Ja, wahrscheinlich. In case of emergency, break glass. Ja, der Herr Huch, der war ja, ich glaube, letztes Jahr auf dem Parteitag der FDP und hat sich darüber beschwert, dass man Herrn Masiak eingeladen hatte. Von hier, Ayman Masiak von dem, wie heißt das Ding, Zentralrat der Muslime. Und der hat diese ganzen Sachen ja so ein bisschen im Blick. Und das ist ein Journalist, der schreibt für Yahoo Deutschland, soweit ich weiß. Und ja, kennt sich auch ganz gut mit den Kurden aus. Und jetzt gab es am Dienstag, glaube ich, gab es von der FDP-Bundestagsfraktion so eine Podiumsdiskussion zum Thema Islam in Deutschland, wo halt aus meiner Sicht ja eigentlich zu viele Leute eingeladen waren, die nur so ein Larifari, alles gut, eventuell haben wir noch Probleme mit den Deutschen, die uns nicht mögen oder so, aber ansonsten ist mit dem Islam alles in Ordnung. Konzept fahren. Und der Herr Huch sagt hier, dass da auch jemand damit bei gewesen ist. Der hatte mir dann auch noch so ein Foto geschickt, als ich nochmal nachgefragt hatte, der mit den grauen Wölfen zu tun hat. Und auf diesem Foto, das war von der Facebook-Seite, wo sich da jemand mit der Jugendorganisation von den grauen Wölfen halt irgendwie getroffen hatte und so ein fröhlich grinsendes Foto irgendwie gemacht hat, das bei Facebook verteilt hat. Das war da irgendwie die Connection. Also jetzt nicht so super stark auf jeden Fall, aber schon was, wo man halt ja ein bisschen ins Grübeln gerät, was die Leute dann vielleicht inoffiziell dann für Meinung vertreten, die sie dann jetzt nicht nach außen tragen. Ja, generell halt finde ich es mal wieder ein bisschen schwach, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass sich die FDP lieber solidarisieren sollte mit ja, den Ali Utlus und Seran Artes und so in Deutschland, als irgendwie mit den Leuten, die meinen so, ja, alles prima, aber die bösen Deutschen sind halt so rassistisch oder so und mögen uns nicht. Und dieser liberale islamische Bund, oder wie die hießen, die hatten wir letzte Woche hier auch kurz dabei, die waren da auch dabei. Ja. Aber, ja, hatten wir letzte Woche auch gesagt, dass quasi dieses Liberal so ein bisschen so ist, dass es halt vom Namen her irgendwie schön klingt oder so. Und die jetzt auch nicht unbedingt, also wir hatten ja dieses Beispiel mit dem Kopftuch, wo sie jetzt zwar nicht unbedingt dafür sind, aber jetzt auch nicht wirklich dagegen. Und das ist ja auch ein Punkt, wo die Serenatisch oder so, Leute, denen ich das eher attestieren würde, dass sie da liberale Ansicht haben, halt ganz klar sagen, dass diese Kopftuchgeschichte halt eben auf Zwang dann irgendwann hinausläuft, ne? Wenn die dann da genug Zug irgendwie haben, ne? Auch wenn da irgendwelche Leute jetzt gerade in Deutschland meinen, dass sie das ja freiwillig tragen, was ja durchaus stimmen kann, aber das ist halt nicht das. Ja, freiwillig oder nicht, dann müssen sie sich das selber raus freischwimmen, glaube ich. Das kannst du mit staatlichen Maßnahmen nicht so gut machen. In Frankreich hat das jedenfalls zu hässlichen Situationen geführt. Den Frauen, die mit Waffengewalt sozusagen die Sachen abnehmen wollte. Das hat Ja, es schon. ist ja nochmal eine andere Diskussion. Es geht ja erstmal nur darum, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet. Ja. Ja, ist schon auch eine Frage, ob so ein Verbot dann überhaupt durchsetzbar ist. Ne? Wenn nicht, dann brauchen wir es auch nicht groß diskutieren eigentlich. Naja. Naja, also auf der gesellschaftlichen Ebene, die Einschätzung des Ganzen, auch in Bezug auf den Islam, finde ich schon unglaublich wichtig. Und machen Ja, Herr Böhmermann mal wieder. Diesmal hat er sich einen von den Julis rausgefischt, hier den Benedikt. Kann ich übrigens nur empfehlen, dem zu folgen bei Twitter. Guter Mann. Sagt gute Sachen, ganz interessante Sachen. Hat auch viel mit dem David zu tun, der letztens mal bei uns hier zu Gast war, mit Abel und mir. Wir hatten uns da über die Arbeiter- und Bauernpartei FDP unterhalten. Und ja, jetzt hat hier Böhmermann ihn Was rausgepickt, bist du denn davon? hat ihn jetzt rausgepickt und unterstellt ihm hier irgendwie, dass, also es ging wohl um diesen linken Politiker mit Fridays for Future und Klimawandel von den Nazis, was letzte Woche irgendwie war, das haben wir jetzt hier nicht dabei, aber da war ja jemand von den Linken jetzt aus Hamburg, der da auch Kandidat ist bei der Bürgerschaftswahl. Und wann ist die eigentlich? Ist die nächste Woche oder so? Müsste doch jetzt bald eigentlich sein, oder? Was ist einer von euch? Ja, egal, auf jeden Fall. Am 23. Ach so. Okay. Richtig. Und ja, Herr Böhmermann ist jetzt halt, ist hier in einer ganz heißen Sache auf der Spur. Er meint dann jetzt hier, dass hier der rechtsextreme Empörungstrigger von der FDP Recklinghausen bis zu den Kernfaschos der Identitären Bewegung durchgereicht wird. Und hat hier die Verschwörungstheorie, dass es auch umgekehrt läuft, also quasi die identitäre Bewegung, die Leute, wo wir hier Jo. rausgearbeitet haben oder Gunnar Kaiser auch rausgearbeitet hat, dass diese Liberalismuskritik ja von der identitären Bewegung ein ganz zentrales Ding ist. Und die sollen sich jetzt mit der FDP verbünden oder was, um sich da gegenseitig irgendwie zu pushen oder so. Naja gut, die AfD ist endgültig in der rechten Ecke angekommen und jetzt muss halt nach und nach der Rest der Parteien, die man nicht mag, dahin geschafft werden. Und der Herr Böhmermann scheint es ja, für den scheint es ja eine Herzensaufgabe zu sein. Was seinen Tweet angeht, die schönste Antwort darauf fand ich, dass es ja schon mal jemanden gab, auf den genau das zugetroffen ist. Der ist mit 44 Reichskanzler geworden und beide seiner Eltern waren in Österreich geboren. Hast du dir wohl so ein bisschen ins Knie geschossen, Herr Böhmermann? Aber das macht er ja eigentlich Ja, er schießt ständig. gerne mal gegen einzelne Leute, Ja, ist mir aber aufgefallen, damals hast du ne? doch jetzt einen anderen Tweet von ihm. Damals war jetzt diesen, der Bundeskanzler muss, ach so, diesen hier, Das ist doch der da. Ja. ja. Das ist ja der Haupttweet, um den es eigentlich ging. Ich bin dafür, dass jemand, der unter 50 Jahre alt und das ist und dessen beide Eltern nicht Ach, in das war die Deutschland geboren Geschichte, worden ja. sind, Ich sollte vielleicht die mal meine nächsten Augen Deutschen. öffnen. Ich dachte, das wäre jetzt die Sache mit dem linken Politiker gewesen, aber das war noch was anderes. Ja. Ja, das war die Geschichte, ja. Ja, ich meine, dieser Rückschluss da ist natürlich ganz schön willkürlich und frech. Ja, aber ich meine, es gibt auch andere Und solche das ist hier natürlich durchreichenden. auch das totale Armutszeugnis, ne? Also, wenn man Ja. jetzt beigeht und hier Replies irgendwie ausblendet, dieses neue Feature ist ja auch so selten dämlich. Ich kann das alles eh gar nicht mehr sehen von dem Böhmermann. Ich bin da ausgeblendet. Ja, wär's da nicht geblockt, also. So ungefähr. Also, man hat mal eine Meinung und kann die Verteidigung nochmal blockt. Ja, jetzt muss ich mich ja mal auf die Seite von jemandem stellen und ich hasse es. Ich hasse es, dass ich mich auf die Seite von jemandem stellen muss. Aber ich muss mich jetzt auf die Seite von Katharina, verdammt nochmal, Schulze, muss ich mich jetzt stellen, weil die hier jetzt scheinbar wegen einem Stinkefinger gegen die NPD irgendwie 500 Euro Strafe an eine gemeinnützige Organisation überweisen soll, damit das Verfahren gegen sie eingestellt wird, wegen dem Stinkefinger. Also irgendjemand hatte mir zwar bei Twitter geschrieben, es wäre noch irgendwas mit Steuerhinterziehung oder so, aber da habe ich überhaupt nichts von gehört. Insofern nehme ich das auch nicht für voll. Ich denke, da wurde das mit dem Gauland verwechselt. Der hat seine Immunität. Und es gab noch eine CDU-Abgeordnete, deren Immunität wegen Bestechlichkeit aufgehoben worden ist. Also das fand ich aber interessant, dass das mit der CDU-Politikerin gar nicht so hoch, das hier etwas höher und Gauland ganz oben. Ja. Ja, aber ich meine, also ich würde ja mal hoffen, dass ihr das wenigstens irgendwie ein bisschen sie zum Nachdenken anregt, aber bei solchen Leuten da ist es dann wahrscheinlich wieder so, ja, es hat ja jetzt den Falschen getroffen und das ist das Problem, so nach dem Motto, ne? Weil, ne, das ist wieder dieses Ding mit keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele, ne? Also der Stinkefinger gegen die NPD ist natürlich falsch, aber ein Stinkefinger jetzt oder ist natürlich richtig gerechtfertigt und ein Stinkefinger gegen die Grünen ist halt eben natürlich dann nicht gerechtfertigt und ist Hass oder so oder staatsgefährdend oder was keine ist Ahnung. Denn, was ist denn mit dem Stinkefinger von Sigi Pop damals passiert? Der hat doch auch nichts zahlen müssen, oder? Der hat Effenberger. Ja. Also Effenberger hat bezahlt, ne? Sozusagen. Ja, ich denke schon, ja. Also, ja, es ist einfach nur der reine Wahnsinn. Ich habe da auch letzte Woche eine Diskussion mit einem ehemaligen, mit jemandem, den ich von der Piratenpartei noch kenne, geführt, der halt auch meinte so, ja, Beleidigung, Offizialdelikt und so, damit das dann alles verfolgt wird. Und ich dachte so, Junge, ich meine, guck dir das an, das ist jetzt schon so, dass die Leute das gerne alles komplett unterschiedlich gehandhabt haben möchten, je nachdem, wer da gerade sitzt. Und nach ihren komischen progressiven Prinzipien mit wer ist wie unterdrückt und mehrfach unterdrückt und dieses ganze Zeug. Und dann gehe ich zu der Verfassungsrichterin und höre mir so Sachen an, dann von wegen Postmodernismus und so ein Zeug. Ne? Also die haben das auch alles drin und Intersektionalität und so, dass man immer guckt, irgendwie wie die Leute mehrfach unterdrückt werden und diese ganzen Dinge. Und dann wollen die dann losgehen und das dann irgendwie rausklamüsern, wer da jetzt irgendwie wen wie beleidigt hat und so von sich aus, weil das heißt es ja im Endeffekt mit dem Offizialdelikt, dass also nicht mehr die Leute, die geschädigt sind, jemanden anzeigen müssen, so wie das jetzt ist, sondern dass halt der Staat von selber dann halt danach sucht, ob irgendwo irgendwelche Beleidigungen sind und das dann alles, was das an Ressourcen alles noch binden wird und so, also es ist einfach nur grausam und das ist eine super beschissene Idee und meines Erachtens nach kann man Leute so viele Stinkefinger zeigen, wie man will, dass wenn man das im normalen Leben macht mit Leuten, die man kennt oder so, dann muss man sich nicht wundern, wenn die dann einen blöd finden oder so und sich nicht mehr mit einem abgeben müssen. Aber auf irgendwelchen Demonstrationen, da dürfen sich die Leute natürlich nicht anpacken oder so, aber die können sich doch alle ruhig einen Stinkefinger zeigen, meine Fresse, oder irgendwelche Beleidigungen ja, an den Kopf werfen. Das ist doch scheißegal. Also ganz im Ernst, Leute. Was stimmt natürlich nicht. Ich denke, ich denke, ziemlich was total also, normales, ne? Es ist wieder so typisch Deutschland, ne? Wo man da echt schon meint, irgendwie, dass die Persönlichkeiten da irgendwie gestört sind, weil jemand irgendwie sich einen Stinkefinger angucken musste von jemandem, wo es eigentlich klar ist, dass man eine andere politische Meinung hatte. Wem tut das weh? Wem tut dieser Stinkefinger weh? Und ich meine das jetzt in beide Richtungen. Angenommen, man wüsste jetzt nicht, dass es da um die NPD geht. Das tut keinem Menschen weh. Und ja, ich finde es also. Das ist mal wieder so ein neuer Tiefpunkt in diesem ganzen Kram. Also wenn das die Staatsanwaltschaft angeleiert oder die NPD eine Anzeige gemacht? Ja, muss ja wohl die NPD eine Anzeige gemacht haben, weil im Moment ist es ja noch kein Offizialdelikt. So, also im Moment können die ja da nicht selber einfach das ermitteln. Also, ja, es hat jemand von der NPD die Anzeige gestellt. Ja, okay. Ja, es muss schon so sein. Also im Moment ist das noch so. Und, ja, ich habe letztens schon gehört, dass die Verurteilungen in deutschen Gerichten eben sehr hoch sind, dass sie sich ungern jemand entgehen lassen, wenn sie schon mal einen da haben, den sie verknacken können. Also ja, na klar, weil mit solchen tun, Sachen, ne? Kannst du natürlich auch schöne Statistik natürlich aufhübschen, ne? Genau. Weil da hast du aufgeklärte Fälle dann. Und ich meine, gerade, ja, wenn man, also hier triffst du jetzt die falsche Person, aber an der anderen Seite, wenn man dann irgendwie hier Täterkreis Rechtsextremismus und so hat, da gibt es schon gewisse Incentives, um dann halt zu sagen, so, ja, wenn ich jetzt hier wen erwische beim Hakenkreuz schmieren oder so und den dann direkt verurteile, dann, ja, dann habe ich halt aufgeklärtes, staatsgefährdendes Verbrechen an der Hand und ja, also das ist... Die passen ja auch immer auf, die filmen ja dann diese Sprecher von den Rechnern und so und machen Audioaufnahmen, ja, um halt irgendwelche entsprechenden Aussagen rauszukriegen oder festzuhalten, die sie dann, mit denen sie den dann verklagen können. Ne? Ja, schreibt jetzt auch jemand im Chat, dass da angeblich auch 2 Leute verhaftet wurden wegen Hitlergruß, also das finde ich auch auf jeden Fall nicht zu vergleichen, weil, ja, so ein Stinkefinger ist meines Erachtens nach eine persönliche Geschichte. Der Hitlergruß hat ja auch keine Adressaten oder so, oder? Ja, das spielt aber keine Rolle. Also ich meine, ich finde das schon ja, also sehr grenzwertig. Also ich möchte es eigentlich nicht haben, dass man in Deutschland auf der Straße rumrennt und solche Gesten aus dem Dritten Reich irgendwie macht. Und man muss auch keine Hakenkreuze irgendwie vor sich hertragen können bei Demonstrationen und so. Das finde ich schon gut, dass das nicht erlaubt ist. Aber ich habe schon wieder ganz andere Einsichten dann, was das Internet angeht. Da sehe ich das dann auf jeden Fall schon wieder ganz anders. Also wenn die Leute da irgendwie meinen, sie müssten so einen Kram verbreiten, dann ist es meistens schon was anderes, als wenn man das auf offener Straße irgendwie vor sich herträgt oder so. Und genauso halt auch mit diesem Hitlergruß. Also das muss meistens nicht unbedingt erlaubt sein. Aber jetzt diese Stinkefinger-Geschichte ist aus meiner Sicht halt auch eine Meinungsäußerung. Und ja, also was soll der Scheiß? Warum beschäftigen wir damit die Justiz? Also. 500 Euro von jetzt, also schlimme Strafe, ey. Ja, wenn sie sich da vor allen Dingen nicht so rausklamüsern könnte, das ist ja auch eigentlich ein fieser Handel. So, ne? Entweder du nimmst das an oder nachher bist du noch vorbestraft oder so. Da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie ich mich da verhalten würde, ob ich da jetzt knallhart drauf zielen würde, mich da irgendwie von freizusprechen von der Geschichte oder ob ich dann da auch zu viel Angst hätte, dass ich mir dann da meinen Rest meines Lebens irgendwie verbaue, weil alle möglichen Dinge dann halt irgendwie davon abhängig sind vom Führungszeugnis oder so. Und ja, wenn man dann... Und Zwickata will nochmal Bundesvorsitzende werden. Ja, wo ich das... Also ich meine, gut, irgendwelche Verstöße gegen das Versammlungsrecht sammeln die ja auch ohne Ende, ne? Also keine Ahnung, ob das irgendwie jetzt ein Ausschlusskriterium ist. Bei ihr jetzt so speziell, aber bei anderen Leuten weiß ich nicht. Aber ja, ich meine, klar, man kann natürlich jetzt irgendwie gehässig sein und sagen, so, es geschieht ihr recht oder so, aber ich finde es einfach nur, ich finde sowas immer blöd. Ich finde es immer scheiße, dass wir so durch die Gegend rennen und in diesem Fall trifft es jetzt auch nochmal jeden von einer anderen Seite. Aber ich glaube, so, läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass sie das auf jeden Fall raushaben wollen aus der Nummer. Also, dass sie da in Zukunft dann gucken wollen, irgendwie, wer macht das jetzt mit wem und so. Und das als juristischen Grad dann da irgendwie etablieren wollen. Da gibt es auf jeden Fall genügend Leute, die das möchten und fordern und so. Und ja, also ja. Strafrecht schiefhängen, das ist ja leider, ja, da gibt es auch das ewige Getrommel dafür. Schiefhängen und einfach auch strenger machen sozusagen und was den Leuten natürlich scheinbar nicht bewusst ist, dass das auch eine Form von Gewalt ist und die dann in Gegengewalt einfach münden wird, ne? Also abgesehen davon, also das will ich den Leuten auch mal klar machen. Der Staat, der zeigt ja halt nicht nur einen Stinkefinger einfach. Ne? Mhm. Also wenn du dann vorbestraft bist oder so, das hat halt Konsequenzen. Und wenn du diese Geldstrafe nicht bezahlen willst, dann wanderst du auch einen Bau für so einen Krempel. Und auch allein diese Geldstrafe, ich meine, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Wer kann denn das... Also es kann mir auch keiner erzählen, dass da jetzt dieser NPD-Mensch irgendwie jetzt in Höhe von 500 Euro da irgendwie ein Leiden da erlitten hat, weil Katharina das Schulze... Das ist ja nicht für ihn, ne? Ja, er wird ja nicht entschädigt, das geht ja nicht. Also sie hat ja schon gesagt, sie spendet das an eine Flüchtlingsinitiative natürlich. Das ist natürlich alles richtig, aber ich rede ja jetzt davon, inwiefern diese Strafe jetzt irgendwie eine ausgleichende Gerechtigkeit sein soll oder so. Also das muss ja dann diese Strafe, das kann ja nicht sein, dass die Strafe schlimmer ist als das Verbrechen, das meine ich ja nur damit. Und das ist meist nach, selbst wenn es eine 1-Euro-Strafe wäre, dann wäre das meistens immer noch nicht angemessen. Also zu viel halt für einen Stinkefinger, für einen verdammten Stinkefinger. für einen Stinkefinger. Ja, die Geste ist nicht stark genug. Stimmt schon. Ja, genau. Ja, oder sehe ich das falsch? Nee, ich glaube ein bisschen drauf an. Ich denke, man freut sich natürlich im ersten Moment, wenn die Katze so einen mitkriegt, aber ja, du hast ja recht. Irgendwie. Wenn, dann ist es Karma, ist ja okay, aber da braucht man sich ja nicht drüber freuen oder so. Ich denke, dass die Situation, wie du es gesagt hast, bei so einer Veranstaltung wie einer Demo und Gegendemo, finde ich das lächerlich. Weil es werden auch nicht alle Leute belangt, die in den Sprechchören was von Bullen rufen, obwohl das auch justiziabel wäre. Aber wenn, sagen wir mal, es ist irgendeine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und jemand wird da gedemütigt und unter anderem wird ihm auch der Finger gezeigt, dann sehe ich das anders. Also grundsätzlich ist es eine Beleidigung. Aber halt, ob diese Beleidigung von der Schulze überhaupt auf eine Person gerichtet war, ist auch nochmal die Frage. Oder ob sie einfach halt dem ganzen Mob da gegenüber, der rumgeschrien hat, halt den Finger gezeigt hat. Dann halte ich eine Strafe für absolut unangemessen. Kommen wir jetzt zu was Wichtigem, nämlich Computerspielen. Wieder mal ein Special Games und Politik Teil 7. Reparieren statt zerstören. Utopien in Computerspielen. Und wieder mal denken uns andere Leute vor, wie unser Hobby sein sollte. Hier mit heute mal mit einem alten Bekannten, nämlich Dennis Kogel. Der interviewt hier Spielemacher, warum sie halt keinen Bock auf Dystopien haben, mehr Bock auf Utopien haben und was da die Schwierigkeiten sind. Nur die wenigsten Blockbuster-Spiele kommen heute aus ohne Krieg, Kampf, Tod und Leid. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil es gibt auch, glaube ich, viele, ja, Kampf kann man halt überall rein interpretieren, ist Schach auch schon Kampf oder Rennen fahren oder weiß ich nicht, aber die klassischen Hardcore-Games waren nie etwas für mich, sagt Lea Schönfelder, Game Designerin, weil ich irgendwie Besseres mit meiner Zeit tun wollte, als mich in dunkle Krisengebiete zu versetzen. Das war einfach nicht, was für mich attraktiv schien. Ich möchte Leute unterhalten, positive Gefühle bei denen hervorrufen. Ich glaube, aber das reicht nicht. Wenn man ganz idealistisch antworten würde auf die Frage, warum machst du Spiele, sind viele hier bei uns schon der Ansicht, dass Spiele schon ein Stück weit die Welt verändern können. Ja, kriege ich sofort Bauchweh bei, weil sich das nach Erwachsenwerden anhört und Gamers don't have to be your audience. Die Welt verändern, ey. Wenn man sich selber macht, ne, wie sie einem gefällt oder so, dann ändert das vielleicht doch die Welt. Nein. Also ich werde einfach mal ein paar O-Töne hier aus dem Ding spucken, dass wenn man das Spiel geschafft hat, also das Ende erreicht hat, dann hat man sich eine galaktische, utopische Gesellschaft gebaut. Und das würde ich schon gerne, dass Leute, wenn sie das spielen, sich auch Gedanken machen, hey, wie kommen wir dahin? Ich weiß nicht, verstehen diese Leute nicht, was Computerspiele sind? Oder bin ich der Depp, der nicht versteht, dass es in Zukunft so sein wird, dass die Leute halt nicht mehr irgendwie aus Literatur oder Film oder Kultur an sich lernen, sondern oder sich irgendwie Sachen rauspicken, sondern dass sie in Computerspielhäppchen gereicht bekommen, was sie denken sollen. Eine Utopie finde ich auch schwer zu spielen, sozusagen. Oder der andere hier, der sein Spiel beschreibt, das heißt, es wird eine Utopie, also nicht irgendwie eine fantastische Utopie. Und da werden zum Beispiel alle schwarz sein. Du spielst als schwarzer Mensch, aber es gibt Zauberei. Also hast du zum Beispiel Flügel oder du bist halb Fisch, aber immer schwarz. Und alles wird auf afrikanischer Mythologie basiert. Hört sich nicht für mich nach einem Spielepitch an. Hört sich für mich nach irgendwas, nach einem Theaterprojekt oder einer Tanzperformance an. Storytelling oder so. Mhm. Wenn jemand ein Spiel macht, fehlen manche Farben. Wie ein Bild zu malen, ohne alle Farben zu benutzen. Und ich glaube, das langfristige Ziel wäre diese, wenn man so sagen kann, Farben zum Standard zu machen, sodass die Leute bessere Fantasie bauen können, bessere Zukunft. Und da wird mir endgültig so ein bisschen kalt. Weil wenn jemand meint, er müsse seine Farben zum Standard machen, was wird dann aus dem Rest, der nicht mehr Standard ist, verdammen wir das dann, wie es im Moment teilweise schon versucht wird, indem gewisse Autoren entweder nachzensiert oder aus dem Kanon gestrichen werden? Oder gibt es denn auf die Finger für die Leute, die nicht mit dem offiziellen Malkasten arbeiten? Oder wie genau, was für eine Vorstellung von Kunst haben diese Leute? Also standardisierte Farben, da muss doch jedem Künstler gleich die Kotze hochkommen. Und sich eine Zukunft vorzustellen, die ein Safe Space geworden ist, das ist ja auch was, was Hoffnung geben kann. Man muss den Zynismus verlassen. Denn wenn man nur zeigt, wie alles am Arsch ist, alles ganz schrecklich, und das bringt uns auch nicht weiter. Und der Herr Kogel schließt mit der Schlussbemerkung, und vielleicht ist es ja das Radikalste, was Spieleentwicklerinnen und Entwickler gerade machen können, nämlich Alternativen zur heutigen Realität bauen, in denen die Möglichkeit einer besseren Zukunft vorstellbar sind. Aber das ist nicht der Sinn von Spielen. Das ist vielleicht, dafür sind Spiele nicht deterministisch genug, obwohl sie sehr deterministisch sind eigentlich, aber das ist, du kannst dich ja vorbestimmen, genauso wie bei einem Buch, du kannst bei einem Kunstwerk nicht davon ausgehen, dass du die Reaktion des Gegenübers kontrollieren kannst. Du kannst natürlich da was reinpacken und so, aber das spiegelt sich ja immer in der Person des Lesers dann wieder. Ja, oder des Spielers. Also, ja, ich finde es traurig, dass wir 5 Jahre nach Gamergate immer noch diese Diskussion führen, ob Spiele sich in irgendeine Richtung entwickeln müssen, die ihnen irgendwelche Ideologen vorgeben, oder ob wir einfach das so wie jetzt lassen und Spiele halt einfach in viele Richtungen wachsen. Ja, ich weiß, ist da jemand scharf drauf, dass diese Deutungshoheit dazu behalten oder so, scheinbar. Nee. Okay. Ja, und das hier haut in die gleiche Kerbe im Endeffekt. Das ist ein neues Spiel, da spielst du eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich. Ich habe mir ein Let's Play zum Teil angeguckt von Steinwallen auf YouTube. Das ist ein relativ dröges Spiel, in dem man Aufträge erledigt, indem man auf Sachen klickt und dann Leute in Teams einteilt, die einen gehen in Kreuzberg, um Geld betteln, die anderen versuchen, Papier für die Druckmaschine zu besorgen und so weiter und so fort. Und man hat dann auch historische Ereignisse, wie jetzt hier in dem Bild, das man wahrscheinlich gerade so angeschnitten sieht, das ist der Reichstagsbrand und so weiter und so fort. Ich fand das Let's Play ziemlich öde. Also es war so ein bisschen Excel-Tabellen schieben, so wie es bei schlechten Strategiespielen oft so ist. Und ist jetzt nichts für mich. Aber was ich interessant fand, ist, dass natürlich Gamergate nicht aus dem Artikel rausbleiben kann. Es wird nicht beim Namen genannt, weil das wäre ja zu gefährlich. Da würde man uns ja direkt den Leibhaftigen auf den Plan rufen. Aber in dem einen Abschnitt hier, vermeintlich neutrale Erzählungen und Mechaniken befeuern so den falschen Eindruck, dass sich die Spielerinnen und Spieler auf der politischen Skala gemäßigt in der Mitte befinden, während sich links und rechts von ihnen gleichwertige Extrempole auftun. Viele Gaming-Helden, wie der um Parteilosigkeit bemühte Monsterjäger Geralt aus der Spielereihe The Witcher, scheinen von Radikalen umgeben zu sein. Rassistische Menschen hier, fanatische Elfen dort. Zwar muss sich auch der Hexer immer wieder positionieren, schuld daran ist aber stets die extremistische Agenda der anderen. Der Hexer möchte am liebsten nur seinen Job machen, so wie es die Spielenden vielfach nur spielen wollen. Nicht umsonst lautet ein weit verbreitetes Meme zur Abmoderation politischer Einwände der Gaming-Kultur: Keep your politics out of my games. Das ist auch wieder so falsch und so verlogen, und Hauptsache, das passt irgendwie in meine Agenda. Das Keep your politics out of my games bedeutet nicht, und das haben alle immer wieder gesagt, dass es keine politischen Inhalte in Spielen geben darf, im Gegenteil. So Sachen wie Papers, Please und so sind auch von Hardcore-Gamern und wie auch immer gefeiert worden und gekauft worden, und mir kann keiner erzählen, dass ein Spiel wie Deus Ex zum Beispiel nicht politisch ist oder so. Aber es drückt es dir nicht auf die Nase. Es hat es nicht nötig, schon im Vorspann irgendwie seine Diversität zu loben, wie in Assassin's Creed, und zu sagen, ja, bei uns ganz viele Gender und Faith und Skin Color und bla bla bla, schon aufs Auge zu drücken in den Dialogen und die Figuren, die Hauptfiguren so auszusuchen, dass sie Diversitätskriterien entsprechen und so weiter und so fort. Dieses Baukasten, diese Standardfarben zu benutzen, um auf den letzten Artikel Bezug zu nehmen. Das ist das Problem, was den Leuten aufstößt. Keep your politics out of my games ist im Endeffekt ein Strohmann, den ihr aufgebaut habt. Es geht nicht darum, die Politik aus den Spielen rauszuhalten, sondern den ideologischen Einfluss von Leuten wie euch, die glauben, Spiele seien ihre persönliche Leinwand, um mit ihrem Standardmalkasten darauf zu fahren, zu malen. Computerspiele sind lange Kompromisse eingegangen, um Gamern Eskapismus anzubieten und haben so eine schiefe Vorstellung politischer Neutralität entwickelt. Fuck you. Ganz ehrlich. Das ist ein Witz einfach. Computerspiele sind ein Eskapismus-Medium und die sind dafür keine Kompromisse eingegangen, sondern das ist das, was Computerspiele groß gemacht hat. Und was ihr macht, ist daraus, wie die DDR es gemacht hat. In Deutschland gab es vorher wunderschöne Kunst. In der DDR gab es sozialistische Kunst, die wollte niemand sehen. Und die verrottet heute in den Museen, in den Archiven, weil die keiner mehr sehen will. Und genauso wird es euren Spielen irgendwann gehen. Weil nach jeder von diesen radikalen Wellen kommt auch eine Welle in die andere Richtung, wo die Radikalität dieser Leute genau als das hingestellt wird, was sie ist, nämlich verblendete, ja, und auch eigentlich nur eine Hülle dafür, dass man Macht gewinnen will in einem gewissen Gebiet. Also ich erinnere gerade an diesen Eskapismus, wenn man das jetzt umdreht, praktisch die Folge, wenn man jetzt die Leute zum Aktivismus dann leitet oder so durch Spiele, meinetwegen, also nur mal angenommen, das wäre möglich oder so. Was soll denn dabei rauskommen? Das sind doch angeblich dann die Incels, die immer Amok laufen. Die Leute werden doch angeblich aggressiv davon. Ja, aber die werden ja von Bösen Medium oder sie werden aggressiv davon, aber nicht beides irgendwie. Ja, aber die werden ja nur aggressiv, wenn sie Grand Theft Auto spielen, nicht wenn sie in Gone Home irgendwie die Coming-of-Age-Geschichte einer Lesbe spielen. Dann werden sie irgendwie progressiv, denke ich. Ich weiß nicht, ob man das so einfach sieht in dieser Gruppe von Leuten, aber ich meine, den Herrn Huberts hatten wir auch schon öfter, genau wie den Herrn Kogel, wir wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Ich meine, das Spiel... Vielleicht anderen macht das vielleicht Spaß, das Through Darkest Times, also Spaß in gewissem Sinne, oder sie finden daran was sie gut finden, aber ich muss sagen, ich würde es freiwillig nicht spielen. Nicht. Also wenn ich spiele gerne. Eine gute Geschichte haben, ne, und diese Transition von der Lesbe, ja, muss man vielleicht auch interessieren oder so, dass man so ein Spiel schon spielt. Ja, aber ist schwieriger auf jeden Fall. Dieses Spiel hier werden nur Leute spielen, die das Thema interessieren. Ja, also genau. Du wirst keinen einzigen NPDler dazu kriegen. Irgendwie. Sicher Nischentitel, ne? Oh Mann. Oh, geht gleich weiter mit einer ähnlichen Geschichte. Wir haben es wieder mal mit Tabletop-Rollenspiel. Es ist jetzt ein neues Quellenbuch für das Rollenspielsystem Fate erschienen. Das sich mit Cthulhu beschäftigt, also dem Cthulhu-Mythos von Howard Phillips Lovecraft. Fate of Cthulhu heißt das Ganze. Und das sind auch ein Haufen junge, progressive Menschen, die das machen und die sagen halt, hey, wir wissen, dass Lovecraft ein Rassist war und wir lehnen das voll ab und schreiben erstmal eine Seite darüber. Bevor das ganze Heft anfängt, hast du erstmal eine Seite schon darüber, was Lovecraft für ein Arsch ist oder war. Ohne dass eine vernünftige Einordnung meiner Meinung nach in die Zeit, in der Lovecraft gelebt hat, vorgenommen wird, ohne dass die Einordnung vorgenommen wird, dass er halt mit mehr Erfahrung und steigendem Alter halt auch von den Sachen abgewichen ist und eine Jüdin geheiratet hat und also ganz so ein schrecklicher Antisemiten, Horror, Rassist kann er nicht gewesen sein. Und es gab natürlich den zu erwartenden, Shitstorm will ich nicht sagen, es war so ein gequältes Aufstöhnen von Leuten, die schon länger was mit Lovecraft zu tun haben, wie mir zum Beispiel. So dieses, wir wissen das alles, wir können trotzdem genießen, was er tut, ohne eine Content-Warnung oder irgendwas. Natürlich wird in dem Spiel auch wieder sehr viel, ich meine, es ist ein Horrorrollenspiel. Ein Horrorrollenspiel lebt davon, dass der Meister eine wirklich auch eine Horrorstimmung aufbaut, Und das ist, ich habe einen Spieler, wir spielen das alte Cthulhu, Call of Cthulhu von K.O. Ja, wie ist das denn jetzt? Wenn es spannend wird, kriegst du dann eine Triggerwarnung oder was? Ja, genau, so ist das hier. Oder man muss vorher schon mit den Leuten genau absprechen, welche Horrorsachen einen triggern könnten. Ich habe einen Mitspieler, bis heute, wenn ich so schmatze, dann weiß der ganz, dann kriegt der Gänsehaut, weil wir so eine fiese Szene hatten, in der ich das Geräusch benutzte, dass ich heute nur schmatzen muss und der Typ guckt mich böse an. Und das sind eigentlich die Sachen, die Rollenspiel eigentlich so spannend machen. Ja, die solche bleibenden Erlebnisse, die dich irgendwie wirklich berühren. Dann hast du ein richtig gutes Rollenspiel gespielt und nicht, wenn du hier so ein Blödsinn mit Triggerwarnungen und Vorgesprächen und dem ganzen Kackdreck und dann am besten noch ein Symposium darüber, wie das Quellenmaterial vielleicht in irgendeiner Form rassistisch sein könnte, aber das nicht so gemeint ist. Und dann ich auch aussuchen, welche Gender-Variante da geschrieben steht oder so? Sternchen oder Unterstriche oder so? Ah, das ist doch eh der Witz. Die tun jetzt alle so, als gäbe es diese ganzen Sachen erst seit neuestem. Dabei haben Rollenspiele nie was vorgegeben. Also gerade wenn du ein Rollenspiel, wenn du unbedingt ein anthropomorpher Fuchs mit Geschlechtsteilen beider Geschlechter sein wolltest, konntest du das sein, wenn der Spielleiter da irgendwie eine Nische für gefunden hat, um das einzubauen. Es gibt hier noch ein Ding über das Vampire-Rollenspiel, das neu, das wird ja jetzt, White Wolf gehört, glaube ich, als Paradox, wenn ich das richtig so gesehen habe, wird also in Skandinavien produziert und die haben gleich reingeschrieben, irgendwie, wenn du ein Neonazi bist oder ein Alt-Writer oder was auch immer du dich heutzutage oder wie auch immer du dich heutzutage nennst, leg dieses Buch weg und ruf jemanden an, dem du vertraust und sprich mit ihm darüber, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Und dann haben sich halt auch Leute aufgeregt und haben gesagt, was ist das für ein Dreck? Warum brauche ich das in meinem Rollenspielbuch? Und dann hat sich die Autorin ganz fröhlich zu Wort gemeldet und hat geschrieben, haha, ich habe das geschrieben und ich bin total super drauf, dass es funktioniert und euch Arschlöcher abschreckt. Aber wir wollen euch nicht eure Spiele wegnehmen, übrigens. Ne? We're not here to take your games. No. Aber wir sind froh, wenn ihr Arschlöcher... Und ich meine, Vampire gibt es nur auch schon seit, ich glaube, 30 Jahren oder länger. Und jetzt kommen so ein paar Arschlöcher daher, die jünger sind als das Spiel und glauben, sie könnten irgendwen ausschließen aufgrund von politischen Ansichten, die sie auch noch so gummibandmäßig wie möglich formulieren, nämlich wie auch immer du dich da nennst. Also wir können, egal, wir brauchen nur eine Äußerung von dir zu sehen, dann können wir dich in eine von unseren Kisten stecken und können sagen, das Spiel ist nichts für dich, verpiss dich. Ich kann allen nur raten, besorgt euch die alten Regelbücher von solchen Systemen wie Vampire oder Dungeons & Dragons oder ähnlichem. Spiel dritte Edition oder 3.5, aber kauft nicht diesen neumodischen Müll mit dem ganzen Virtual Signaling drin. Das Amaze Festival hat scheinbar doch noch genug Geld zusammengekratzt für das Jahr 2020. Wir hatten ja schon gehört, dass der Berliner Senat da nicht mehr mitspielen wollte. Ich weiß allerdings nicht, woher. Dieses hier hat mir der Pip zugeschickt, der auch vor einer ganzen Weile bei uns zu Gast war. Und das ist hier so ein Umfragebogen für Volunteers, die dann da mithelfen wollen bei der ganzen Sache. Und hier gibt es halt ganz unten dann so eine Safe Space Policy, dass man die Leute da nicht diskriminieren darf. Das müssen die natürlich extra schreiben, weil ich meine, das ist so ein progressives Festival. Da harassen sich die Leute natürlich normalerweise wie die Pest. Aber mit so einer super tollen, super schlauen Policy, da kann man dem Ganzen natürlich Einhalt gebieten, dass man einfach dann, ich meine, die klicken ja dann hier auf Yes und damit harasst sich dann niemand mehr. Es ist, ja, es ist idiotensicher, würde ich sagen. Überhaupt nicht herablassend oder so. I am amazed. Genau, ja, das ist halt so ein Computerspiel-Kultur-Festival, aber halt ausgetragen von ja. Ja, bitte Computerspiel in Anführungsstrichen, bitte. Ja, genau. Also die Leute, die Artikel schreiben, die wir gerade gelesen haben. Genau, da gab es halt auch zu Gamergate-Zeiten den lustigen Fall, dass dieser Herr Kogel, den wir vorhin schon mal hatten, der hat da die Leigh Alexander, die da auch eine ziemlich große Rolle gespielt hat, auf diesem Amaze Festival als Gamergate gerade im vollen Schwung war, interviewt hat. Und ja, die da halt auch ihren Kram erzählen durfte, einfach so über der Begriff der Gamer muss sich halt weiterentwickeln und solche Dinge. Amaze Festival. Da sieht man wieder Deutschland. Deutschland, wo der Berliner Senat das dann halt bezahlt. Oder jetzt mittlerweile nicht mehr, aber damals halt. Ja, jetzt Deutschland und jetzt kommen wir zu Großbritannien, wo der Staat bezahlt, dass in den Galerien Porno für die Elite hängt. Ja, wir haben hier eine echte Frau, die sagt, die Nacktbilder in den Kunstgalerien seien Porno für die Eliten. Porno, also das war doch schon früher eine sexuelle Fantasie auch, ja, aber meine Güte, nee. Ist denn so schlimm, oder was? Aber wer geht denn... Ich gehe auch immer in die Galerie, dann warte ich, bis keiner mehr da ist, um mir dann schnell einen zu schleudern. Ja, genau. Vor dem Venus oder irgendwie oder was. Wie, das ist so, wenn ich überall, wo ich Brüste sehe und auch irgendwie Missbrauch sehe, dann kommt am Ende so ein Gedankenkonstrukt raus, dass du Frauen, die in der Renaissance gemalt worden sind, bemitleidest dafür, dass sie heute von Männern begafft werden praktisch, die du dir alle ausdenkst, weil ich weiß nicht, also ich bin des Öfteren mal in Kunstmuseen gewesen und habe da selten so Leute mit Regenmänteln schnaufend vor den Bildern stehen sehen oder so, sondern die meisten Leute schauen sich dort die Doch, Bilder die an. Die Eliten, die tragen keine Regenmäntel. Die Eliten. Wahrscheinlich merkst du es gar nicht. Die Eliten, die zeigen einfach auf die Bilder, die ihnen gefallen, und dann werden sie in die Kabine gelegt, wahrscheinlich. Die Eliten. Ja. I think Western art has centered on a sexualized version of the female body more than other cultures. Da waren auch echte Männer bei schon mal, ne? It's about opening our eyes and saying, what is this? Isn't this really soft porn for the elite dressed up in a classical guise? Yeah, it's Mary about Beard. Opening our eyes and saying, I see tits. This is horrible and it needs to stop. Mary Beard empfehle ich dringend mal einen Besuch beim Sexualtherapeuten ihrer Wahl. Maria mit Bart, ja, das ist auch. Das würde ich auch Therapeuten empfehlen. Ah, und die Uni in Yale geht sogar noch einen Schritt weiter. Die hält die gesamte Renaissance für ein Elitenprojekt. Also, deswegen ist es jetzt so, dass in ihren Kunstgeschichtekursen der Abschnitt, wie hieß er genau? Introduction to Art History, Renaissance to the Present, dass der gestrichen worden ist, weil der ist zu weiß, zu problematisch, zu europäisch, zu männlich. Und der Mr. Barringer, der da zuständig ist, Tim Barringer, sagt, er will eine globale Perspektive einführen. Und der Kurs wird Kunst in der Beziehung zu Fragen von Gender, Klasse und Race stellen und natürlich auch die Verwicklung von westlicher Kunst mit dem Kapitalismus. Hört sich für mich wie ein super Ersatz an für eine Einführungsvorlesung, in der man so die Grundlagen der klassischen Moderne irgendwie näher gebracht bekommen soll. Da sprichst du halt mehr über irgendwie was Angenehmeres zum Beispiel. Und natürlich auch Kunst in Bezug auf den Klimawandel wird auch ein wichtiges Thema in der Vorlesung sein. Ich denke mir das nicht aus. Wofür sind Universitäten eigentlich heute noch da, wenn wir alles streichen, was irgendwie die Fachausbildung angeht? Wofür ist der Scheiß dann noch da? Yeah, but no. Yes, but no, but yes, but no, but yes. So ähnlich entwickelt sich die Geschichte um das Comeback von Little Britain. Es soll irgendwie jetzt anlässlich des Brexit, sollte es nochmal eine, ich weiß nicht genau, ob es eine Show sein sollte, nur oder ein, 12 Jahre ist das her. Eine Staffel, ja, ist schon 12 Jahre her. Wir werden alt. Nee, das ist in Deutschland aber nicht vor 12 Jahren gezeigt worden. Weiß vor 5 vielleicht. Naja, auf jeden Fall. Es wurde bereits gesagt, es findet statt. Dann wurde gesagt, es findet nicht statt, dass die BBC sich davon entfernt hat, aus den Gründen, die wir uns alle denken können. Dann hat aber, glaube ich, der Matt Williams gesagt, doch, es kommt. Wir warten es also mal ab. Computer-Sachen. Also das wäre ganz lustig. Wenn der Chris jetzt mal so nah runterscrollt, sehen wir ein paar Figuren und die Bewertung hier, ich glaube, die Sun ist das, glaube ich, oder irgend sowas. Ja. Also Vicky Pollard, PC says maybe. Also die Political Correctness sagt, okay, Vicky Pollard ist weiß. Die können wir eigentlich weiter verarschen. Ja, aber nee, aber ja, aber nee, aber ja, aber nee. Das ist so gemein. Obwohl ich das nicht verstehe. Sie ist ja immerhin noch eine Frau und auch übergewichtig. Und auch hier die Tante vom Reisebüro. Uiuiui, da ist aber was los im Hintergrund. Doch nicht, dann übt sie rum. Ja, die darf auch bleiben. Ist ja auch weiß. Ich denke, das ist dann okay. Die ist ja auch privilegiert. Die hat einen Job und einen Rechner und so. Und vielleicht auch Internetzugang. Also ihre Meinungsfreiheit ist gesichert. Deswegen dürfen wir uns weiter über sie lustig machen. Schauen wir nochmal, wer der Nächste ist. Oh, da sind wir schon in der Geschichte, wo wir dann nicht mehr. Das ist natürlich erstmal Yellow Facing. Und dann, keine Ahnung, was nicht noch alles, aber das geht schon mal nicht. Also Ting Tong und Mr. Dudley. PC says no. Ting Tong. Ah, und auch der Thomas, der einzige Schwule im Dorf, der darf auch nicht, sagt die PC. Also ich glaube, ich denke, das ist eigentlich noch fast der harmloseste von allen. Wobei eigentlich ja alle harmlos sind. Ja, John Cleese hat auch gesagt, er könnte sowas nicht mehr machen heute. Ne? Ja, aber das ist ja auch dieses, Leute verstehen ja so wieder gar nicht Little Britain. Also das ist ja im Endeffekt, der Humor bezieht sich ja nicht auf Schwule jetzt bei Dafoe Thomas, sondern er bezieht sich auf Personen wie Dafoe Thomas, auf dumme Narzissten, die nicht merken, wie blöde sie sind. Also ich verstehe auch nicht, dann hieß es ja auch, das wäre behindertenfeindlich, weil der eine Typ im Rollstuhl sitzt. Da hat wohl jemand halt die Folgen nicht gesehen. Ja. Hier, genau, Lou und Andy. Aber Andy ist nicht behindert. Andy nutzt Lou bis zum Anschlag aus, damit er sein persönlicher Sklave ist. Aber dass das halt in die Köpfe der Leute nicht reingeht, die sehen nur einen Rollstuhl und schreien gleich, oh nee, wie kann man denn? Aber du hast doch gesagt, Little Britain wäre deine Lieblingsshow. Oh, und die beiden gehen natürlich gar nicht in unserer Zeit heute. Die I'm a Lady. Da werden ganz schlimm Trans-Leute beleidigt. Auch wieder hier. Das ist wieder diese kognitive Dissonanz. Diese beiden Leute sind nicht trans. Die sind, ich weiß nicht, warum sie das machen, aber sie machen es nicht, weil sie trans sind. Das hört man oft genug in den Dialogen von ihnen, dass sie eigentlich ganz normale Typen sind. Ja, so eine Reduktion auf Stereotyp ist doch immer ein bisschen lustig. Das passt schon. Ne, so eigentlich das, glaube ich. Deswegen machen die das. Und all diese Lady-Sachen. Genau. Und so ein Scheiß. Ja. Ich hoffe, ich würde mich ja freuen, mal wieder was Neues zu sehen. American Dirt ist wohl momentan ein ziemlicher Bestseller in Amerika. Geht um die Geschichte von illegalen Einwanderern aus Mexiko, die nach Nordamerika kommen. Ja, und der Witz ist, die Frau, die das geschrieben hat, bekommt Flack ohne Ende und hat jetzt ihre Lesetour abgesagt, weil sie Angst hat. Sie ist nämlich bedroht worden und könnt ihr euch denn denken, warum? Darf ich mal raten? Mhm. Weil sie damit Migranten als Dreck bezeichnet hat mit dem Titel. Nee, natürlich nicht. Nicht? Nee, das Problem ist, dass sie weiß ist und keine Migranten. Ach so. migrantische, keinen migrantischen Hintergrund hat. Sie hat es gewagt, einen Roman zu schreiben über etwas, was sie nicht selber ist. Ja. Ach so, ist ja sogar noch schlimmer. Natürlich kommt der Bewurf aus der progressiven Ecke. Sie würde halt Latino-Stereotype benutzen, wie den Latin Lover oder die leidende Mutter, das stoische, der stoische Man-Child. Oder und sie hat, die Autorin hat selber gesagt, sie möchte die Immigranten halt aus dieser gesichtslosen braunen Masse rausholen und den Leuten ein Gesicht geben. Und das Problem an diesem Zitat war, diese Leute. Sowas sagt man nicht, diese Leute. Sagt man nicht. Wir sind doch hier in einer Großstadt. Sagt man nicht. Ja. Das Buch läuft gut und durch die Kontroverse läuft es wohl noch besser. Also ich freue mich für die Autorin und freue mich auch für die ganzen Leute, die sich jetzt darüber aufregen. Weil es ist eure Zeit, die ihr mit dem Aufregen verbringt. Ja, die Zeit mit dem Aufregen könnte man auch verbringen, wenn es sich um die Kiefer geht. Die stolpert mal wieder in den nächsten Job rein. Offensichtlich soll sie jetzt Bürgermeisterin werden in Berlin, weil der Herr Michael Müller, der möchte wohl nicht mehr. Der möchte wohl sich zurückziehen oder so. Was auch immer da ist. Er sagt das nicht so richtig, private Gründe oder so. Er möchte nicht mehr den Bürgermeister spielen, er möchte nicht mehr Landesvorsitzender sein und überhaupt irgendwie, glaube ich, dass ich ein bisschen zurückziehen, ist immer ein Eindruck. Und machen sie das dann jetzt, wie gesagt, die Giffey. Wahrscheinlich auch, damit es ein bisschen aus der Schusslinie kommt oder so. Ne? Aus dem Ministerium steht man immer noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt als Bürgermeister von Berlin, Bürgermeisterin. Ja, finde das alles ganz schön komisch. Das ist so eine Schacherei da. Ne? Typisch SPD-Filz ist das. Du wählst den Müller und bekommst die Giffey. Das ist ja fast wie mit der Europa. Wobei ich schon da auch angenommen habe, dass den Müller auch schon fast keiner gewählt hat. Ne? Ich meine, von seinem unscheinbaren Namen mal abgesehen. Hey, mein Onkel hieß Michael Müller. Das sind so viele, dass sie Michael Müller heißen. Das ist ja das. Ich habe halt höchstens Angst davor, was die SPD aus der zweiten Reihe holt, um die Giffey im Familienministerium zu ersetzen. The Return of the Nahles. Vielleicht gibt es diesmal eine Rochade vom Justizministerium ins Familienministerium direkt. Erstmal. Kannst du die AKK so ins Familienministerium kippen? Nee, Justizministerin ist doch hier die Lamprecht. Ist doch jetzt eh schon so ein auf dem Tritt irgendwie. Oder die Bildungsministerin, die würde da auch gut hinpassen. Ja. Ja, bei Justiz wollten sie sowieso lieber einen Mann haben, glaube ich. Gibt es jetzt nicht schlecht. Gutes Berlin-Gesetz. Wohlhabendes Berlin-Gesetz. Jetzt bist du doch eigentlich alles. Das gute Berlin-Gesetz. Das schöne Berlin-Gesetz. Nein, es wird nicht schöner davon. Das saubere Berlin-Gesetz. Ja, oder das genau. Das saubere Berliner Schulengesetz. Ja. Das saubere, das funktionierende S-Bahn-Gesetz. Ja, wird sicher toll. Naja, wenigstens haben wir dann die Chance, Bundestagsdebatten zu gucken, ohne einzuschlafen. Wenn ich Kinder haben sollte, werde ich eine Aufnahme von der Giffey in so eine Spieluhr einbauen. Warum E-Autos als Streifenwagen floppen? Ja, die Bayern haben irgendwie 10 Autos, glaube ich, angeschafft. Diese BMW i3. Reine Elektroautos mit der wahnsinnigen Kilometerleistung von 150, 160 Kilometer kommt man mit weit. Und da muss man den 8 Stunden auftanken. Also ich meine, alleine das wäre ja schon klar, hätte ja schon klar dagegen gesprochen, dass man den überhaupt als Streifenwagen einsetzt. Aber die Karre ist dann auch noch ziemlich klein wohl. Wegen dem Akku jetzt nicht, aber es ist eben kein großes Auto. Und dementsprechend war auch das immer ziemlich gut gefüllt und so. Also eignet sich irgendwie nicht. Das reine E-Auto jedenfalls nicht so ohne weiteres und schon gar nicht mit so einer Ladefunktion. Wenn das so lange dauert mit der Laderei, ne? Wenn es dann schnellere Möglichkeit gäbe, wäre das vielleicht besser, aber ja, läuft ja nicht so richtig bei uns, ne? So. Hätte auch wieder mal keiner vorher wissen können. Also, man konnte das vorher wissen, es lohnt sich nicht für die Polizei und es lohnt sich dann auch nicht für einen Privatmann in der Regel, ne? Schon gar nicht, ne? Jo. Ja, Thyssen ist ja am Krebsen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die sind aus dem DAX rausgeflogen und die haben schwer Probleme mit ihren Geschäftsfeldern und so weiter, haben schon den vierten Vorsitzenden im dritten Jahr, glaube ich, jetzt, Und die Frau Merz, glaube ich, hieß, soll das jetzt richten, beziehungsweise überlegt, die Aufzugssparte von Thyssen zu verkaufen. Da hat bestimmt schon mal jeder drin gestanden in so einem Thyssen-Aufzug, aber bestimmt auch in so einem Kohne-Aufzug schon. Und Kohne will die kaufen und bietet 17 Milliarden Euro, finde ich echt eine ganz schöne Ansage. Aber es ist natürlich auch eine fette Industriesparte. Nur eigentlich ist das auch das Herzstück sozusagen von ThyssenKrupp momentan, dass diese 17 Milliarden, das ist irgendwie doppelt so viel wie der gesamte Börsenwert der Firma oder so. Also da tut sich einiges und ich habe da kein gutes Gefühl für Thyssen, ehrlich gesagt. Die geben da jetzt womöglich die Aufzugssparte ab nach Kohne. Und ja, dann haben sie kaum noch Geschäft, dann machen sie noch Stahl. Ja, Stahl, einfach so plump Stahl. Machst du heute auch nicht mehr viel mit, glaube ich. Ja. Also das fand ich aber auf jeden Fall bemerkenswert, wo ich hier gezeigt habe, diese 17 Milliarden Euro ist echt eine Ansage. Was hat Microsoft damals für Nokia bezahlt? Glaube ich 8, ne? Was hat Microsoft für Minecraft bezahlt? Eine, glaube ich, oder so? Weißt du? Waren es nicht 2,5 sogar? Ich weiß, ja, das weiß ich nicht genau. Ja, kann schon sein. Also auch eine ganze Menge Geld, aber 17 ist schon mal eine richtige Ansage noch. Ne? Macht Krupp nicht mehr diese Kanonen? Stahl, ne? Runde Stahldinger. Oh, spät kommt er, aber er kommt. Ich sehe einen Preis. Ja, alles für die Affen, alle für den Stream. Ja. Hey, hallo. Ja, die Bahn dich aber noch ganz schön gebeutelt, ja? Welcome. Ja, heute war Vandalismus und deswegen Verspätung. Das hatte ich auch noch nie. Okay. Auf Sonntag auch noch Vandalismus, das macht man aber auch nicht. Samstags bis dann machen sowas. Politiker haben die Verantwortung, Forscher zu schützen. Achso, ach, der war das, ja. Hier ist ein Hirnforscher aus Deutschland. Der wird praktisch vertrieben von Umwelt- bzw. Tierschützern. Ja, er hat ein Affenversuchslabor und muss dann da den Affen auch teilweise die Köpfe aufschneiden, ja, und die Gehirne entnehmen. Da sind die natürlich tot hinterher. Und weil er diese Arbeit hier nicht mehr machen kann, geht er jetzt nach China. Ne? Die geben ihm die Möglichkeiten. Finde ich auch krass, dass Leute auf solchen Gründen abhauen. Wegen Shaming im Prinzip. Ne? Ja, das hatten wir in Dortmund mal. Da gab es vor dem Metzger an einer Hauptverkehrsstraße da, oder beziehungsweise an der Fußgängerzone, gab es eine riesen Demo von ihnen, auch so Tierschützer und so. Ja, wenn du sowas öfter hast, und möglicherweise dir das Auto kaputt gemacht wird oder so, dann haust du vielleicht lieber ab, ne? Aber bitte schon, irgendwie. Aber was war denn der Inhalt der Videos? Hat er da war das einfach nur seine Arbeit oder waren da irgendwelche belastenden Szenen dabei, irgendwie Tierquälerei oder? Ein Video weiß ich jetzt nicht genau, und jetzt geht, ach so, ja, das ist halt seine Arbeit, ne? Was heißt Tierquälerei? Wie quälend ist das für so ein Tier, wenn du das Gehirn rausnimmst, ne? Also wenn es das nicht überlebt. Muss ja aber keine Qual sein, ne? Kannst du das mit den Leuten diskutieren, ob das eine Qual ist für das Tier oder nicht? Das ist dann unnötig, sage ich dir dann. Es gibt ja noch es gibt ja Standards, wie du mit den Tieren umzugehen hast. Und ich würde einen Unterschied machen dazwischen, das halt so zwischen dem, was er halt tun muss, wenn er Hirnforscher ist, nämlich die Hirne extrahieren und halt schlechtes Behandeln der Tiere. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass die Leute da einen Unterschied gemacht haben. Ja. Oder einen Unterschied machen. Für die ist alles schlechte Behandlung von Tieren und die Regeln viel zu schlaff. Ja, gut. Ja. Ich würde auch sagen, jedes Tier, was für Schwachsinn stirbt zu viel. Ja. Bei Hirnforschung sehe ich das nochmal anders als bei Lippenstiften oder irgendwelche Speisezusätzen. Oder zum Beispiel, ganz genau. Ja, ja. Ja. Deswegen habe ich gefragt. Ja. Aber ja, das weiß ich jetzt nicht genau, weil also Lippenstift macht er nicht, da gehe ich immer nicht von aus, aber das steht ja auch nicht hier drin, was da für Produkte dabei rauskommen. Also ich meine, am Gehirn gibt es ja genug zu forschen, ne? Und die Affengehirne sind ähnlich genug, damit man das machen kann. Klar, Affen sind natürlich auch, also von so Menschenaffen dann, menschenähnliche Affen, sind natürlich eigentlich auch Tiere, die man nicht unbedingt töten sollte. Das sind ja auch, teilweise haben die auch irgendwie Bewusstsein und so weiter. Also da gibt es ja auch ethische Grenzen, ja, die kann man durchaus diskutieren halt, ne? Im Chat sagt jemand, dass er sich wohl an die Vorgaben gehalten hat und dass es halt um so eine gesamte Kritik an seiner Arbeit ging. Dann halte ich es für, ja, Schwachsinn. Ja, ist schade, wenn das so Leute abhauen müssen, ne? Oder sich gezwungen fühlen, abzuhauen. Ja. So ähnlich ist es mit der ganzen Stammzellenforschung auch vorgelaufen in Deutschland. Da läuft ja auch nicht viel. Ne? Aber da nicht ein Video bei? Naja, das ist die Mauer, die Trumpsche Mauer. Moment mal, da ist ja rechts und links nichts. Das ist ja nur ein Segment. Was ist das für ein Quatsch? Ist der Rest umgefallen, nehme ich an. Ja. Ach so, okay. Ja, ja. Ist vom Wind umgeweht worden. Man hätte vielleicht ein bisschen tiefer eingraben sollen. Das ist krass, ne? Naja. Vom Winde verweht, ne? Wirklich. Naja, ich meine, das sind, glaube ich, aber so Beton-Dinger, das dann eigentlich auch nicht wegfliegen vom Wind, ne? Naja. Haben sie wieder gespart am falschen Ende. Ist nur außen Beton, in der Mitte Plastik oder so. Das ist eigentlich von Price, der aber gerade seinen Computer neu startet. Wenn ich das richtig sehe. Das ist auch gar kein Preis für. Tja, was haben wir denn hier noch ohne Price? Das war, glaube ich, ohne Price. Yay! Japan will 1,2 Millionen Tonnen radioaktives Wasser ins Meer leiten. Ja, genau. Ich meine, 1,2 Millionen Tonnen ist vielleicht nicht so viel oder so im großen Meer, weiß nicht genau. Aber es ist ja immer radioaktives Wasser und man fragt sich, warum sie das nicht irgendwie verdunsten und dann die Reste irgendwie abschöpfen und in eine Mülltonne werfen oder so. Ne? Komische Aktion irgendwie. Warum die das machen, weiß ich nicht genau. Aber sie wollen das so machen. Ne? Aber verdunsten funktioniert ja bei Radioaktivität nicht, oder? Wenn das radioaktives Wasser? Das ist ja nicht, das ist ja keine, oder? Ja, ich bin kein Fachmann, aber wir hatten ja in Tschernobyl war es ja auch so, dass das dann auch als es aus den Wolken kam, noch radioaktiv war. Aber ich nehme an, dass das so eine Art Kühlwasser hier ist, ne? Dass da übergeblieben ist. Das ist wahrscheinlich das Löschwasser. Was sie über die Jahre, die haben ja da neben dem Fukushima Daiichi Kraftwerk ganz viele Tanks gebaut. Ja, das wird ja auch noch eine Weile brennen wollen, ne? Es geht. Soll ja noch ein paar Jahre brennen, ne? Naja. Jo, und jetzt gibt es das ins Wasser. Ja, jetzt wird demnächst neue Fischsorten aus Japan. Despicable. Ja, das war jetzt eigentlich, das ist, weil Price unterwegs ist. Das war eher was für ein Schluss von mir. Ich habe noch was anderes für einen Schluss, von daher geht das schon. Gru von Despicable Me, aus Despicable Me, und zwar in einem von diesen Theme Parks, ich glaube Universal war es, oder Warner, keine Ahnung. Gibt's halt auch so Mascots, so Figuren aus den Filmen, die da rumlaufen und dann Fotos mit den Leuten machen, mit den Besuchern. Und hier, wenn wir auf die linke Hand von Gru achten, sehen wir, dass er ein böses White Supremacy-Zeichen mit seiner linken Hand macht. Oh ja. Nein. Ja. Und wenn du weiter runter scrollst, das hat eine Familie danach eingeschickt und hat sich beschwert darüber. Und jetzt hat eine andere Familie auch gemerkt, dass hier auf dem Foto das Gleiche gemacht wird. Ne? Der Hitlergruß von dem Minion hat übrigens niemanden gestört, nur das White Supremacy-Zeichen von Gru. Ja, diese Eltern fühlen sich unsicher und glauben, dass das ein Rassist war, dieser Darsteller. Leider konnten die nicht genau rausfinden, welcher der Darsteller das ist. Das ist das Blöde an so einem Kostüm. Weil das ist ja nicht eine Person nur, die da rumläuft jeden Tag. Deswegen ist nicht genau rauszufinden, wer das genau ist. Aber ja, soweit ist der Wahnsinn schon gediehen. Jetzt kann man nicht mal mehr in den Themenpark gehen und da Fotos machen, ohne... Ja. Mit diesen dabei, Diskussionen belangt zu werden. Dabei guckt er so vertrauenswürdig, ne? Also. Wahrscheinlich wird er was Fisches. Ja, und ist auch gar kein Bösewicht in dem Film. Und ausgezeichnet. Ach nee, Moment, das war der andere. Amerika, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja ein böser Rassist, der das Zeichen macht, um irgendwie seine anderen bösen Rassist. Ich frage nur, was bringt das? Weil das findet ja nicht wirklich Verbreitung, so ein Familienfoto. Aber was auch immer. Und hat er das nur bei nicht weißen Kindern gemacht? Oder? Ich weiß es nicht. der Crew. Wo war denn noch letztens ein Foto, wo 5 oder 6 Leute im Raum waren, ihm alles Zeichen gemacht, dieses komische Handzeichen, und dann den Kameramann angeguckt, den Pressefuzzi angeguckt, dass er das mal fotografiert oder so. Und die haben sich dann entsprechend drauf gestürzt. Alles Rechte und so. Also. Wo war das? Was, ja. So flauschig. Haben Sie noch was? Ja. Ah, der Price ist wieder da, dann können wir jetzt, glaube ich. Ja, wir sind jetzt aber auch direkt dran, Alter. Ja, jetzt muss er liefern. Ja. Ja, wunderbar, vielen Dank fürs Warten. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, ich weiß ja nicht, wie vielen Leuten es aufgefallen ist. Letzte Woche gab es mal wieder einen Ausfall bei den Google Drives. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal wiederholen, jeder, der arbeitstechnisch Google Drive oder andere solche Apps benutzt, der setzt sich einer sehr großen Gefahr aus, gibt seine Kundendaten, dritten Preis, und es sollte an sich niemand machen, aber es ist ja immer üblicher. Und mit der neuen EU-Richtlinie, was die Zeiterfassung angeht, dass das in irgendwelchen Apps erfasst werden muss, werden wahrscheinlich solche Apps wie Slack, Microsoft Team oder jetzt die neue App, die Google bald entwickeln wird, Google Team oder wie sie es nennen werden, werden wohl Einzug halten in viele Unternehmen, und das ist sehr bedenklich. Allein wegen den Kundendaten. Aber natürlich ist es noch bedenklicher, wenn jetzt halt Google Drive einmal ausfällt und dann kommt man für bestimmte Zeiträume nicht an seine Daten dran. Ja, für private Nutzer, nochmal, für private Nutzer kann das ja egal sein, aber für eine Unternehmenslösung ist das überhaupt, ist das absolut unmöglich. Ja, und das ist jetzt mehrmals passiert in letzter Zeit. Dementsprechend steht die neue Ausgründung von Google, ein ähnliches System wie Slack oder Microsoft Teams anzubieten, unter einem sehr schlechten Stern, obwohl ja Google eigentlich die IT-Experten sind, die sowas am besten am Laufen halten können, müssten, sollten. Ja, aber wie gut die sich mit solchen Internet-Applikationen auskennen, hat man ja mit Google Plus gesehen. Ne? Das gibt es ja nicht mehr. Ja, also generell empfehle ich allen Leuten, entweder, wenn ihr es wirklich geschäftlich nutzt, nutzt eine andere Softwarelösung als so eine Cloud-basierte Sache, wenn ihr euch drum drücken könnt. Ja, also ich sehe das mit sehr großen Bedenken, nicht nur was den Daten- und Kundenschutz angeht, sondern auch was halt ja die Erreichbarkeit und die Verlässlichkeit angeht im ganz normalen Arbeitsalltag. Ja, ja. Wir haben noch keine richtigen Systemausfälle gehabt bis jetzt. Ja, wenn so ein Service mal einen Tag ausfällt, dann ist das natürlich negativ. Aber die großen Ausfälle stehen uns noch bevor. Ja. Ich habe es noch nicht selbst geprüft, aber es gibt ein paar Sachen, die man selber hosten kann. Es gibt zum Beispiel MetaMost, das ist so ein Ding zum Chatten in der Firma, das man selber hosten kann als Firma. Und dann vielleicht sowas verwenden. Genau, es gibt sehr gute Lösungen, weil im Endeffekt ist das ja nichts anderes als ein Messenger-System mit Gruppen, wo nur bestimmte Leute drauf Zugriff haben und wo man Dateien teilen kann. Ja, das sind ja die Grundfunktionen, die so ein Tool haben muss. Und ehrlich gesagt, jedes Unternehmen mit einer IT-Abteilung sollte in der Lage sein, sich so ein Tool selber zu programmieren. Aber gut. Kommen wir zu einem anderen Internet-Tool, Avast. Avast Antivirus Security ist eine Applikation, die ich auch in der Vergangenheit empfohlen hatte, weil die sehr wenige kommerzielle Ausnutzungen mit dem System hatten in der Vergangenheit. Das scheint sich geändert zu haben. Avast ist ja einfach ein Virenscanner, den man sich kostenlos installieren kann. Zusätzlich gab es ein Browser-Plugin, was man sich installieren konnte, wo man dann anklicken konnte, okay, die Daten, die gesammelt werden, die werden an Avast übertragen und dürfen genutzt werden. Das ist ein Punkt. Da gab es sehr viel Kritik dafür, weil diese Daten an jedermann verkauft wurden. Und tatsächlich auch, sagen wir es mal so, die Datenpunkte, die eine Antiviren-Software auf eurem Computer erheben kann, sind sehr viel tiefgreifender als alles Mögliche, was so verfügbar ist. Ja, im Endeffekt war es möglich, mit den Avast-Daten den kompletten Webbrowser-Verkehr nachzuvollziehen, inklusive Käufen, inklusive Angeboten, die man nicht gekauft hat, und also quasi Nur ein Keylogger wäre, denke ich mal, eine Stufe darüber. Ein absolutes Unding, meiner Meinung nach. Und das dann auch noch in einer Antivirensoftware, die ich mal in der Vergangenheit empfohlen habe. Das hat mich tief getroffen. Also, ja, Avast bitte nicht mehr nutzen. Also das mit dem Weiterverkauf natürlich nicht, aber die Möglichkeit der Analyse und dass die Daten irgendwo landen, das liegt auf jeden Fall in der Natur der Dinge, weil die Antivirus-Software muss sich halt alle Datenpakete angucken, weil die könnten ja alle potenzielle Viren enthalten und genauso auch diese Adblocker, die schauen sich auch die ganzen Seiten an, die ihr aufruft, weil die ja da die Ads rausblocken. Und ja, ein kommerzieller Adblocker wie Adblock Plus, glaube ich, von AO. Ja, die hatten wir ja auch schon oft genug. Ja. Ja, da ist genau, wie du es gesagt hast, Chris, die haben halt Daten, die sonst keiner hat. Und normalerweise geht niemand davon aus, dass diese Daten dann genutzt werden. Und in der Vergangenheit war es ja auch so, dass sie nicht genutzt werden. Dann hatte Avast dieses Browser-Plugin, wo sie explizit danach gefragt haben. Dann haben sie Stress deswegen bekommen, haben das Ding eingestellt und haben es einfach klangheimlich mit der nächsten Änderung der Geschäftsbedingungen im Grundvirenprogramm implementiert. Das ist der Knackpunkt an der Sache. Ja, weil wenn man ein extra Browser-Plugin installiert und dann da zustimmt, das ist eine Sache, aber wenn das einfach im Grundprogramm im Hintergrund einfach geändert wird, ist unglaublich. Das wurde jetzt auch wieder rückgängig gemacht von denen. Allerdings kann ich nur sagen, für alle Ewigkeit Warnung vor Avast. Benutzt das nicht. Benutzt das nicht. Und ich werde jetzt auch keine Empfehlung aussprechen für ein anderes Virenprogramm, weil, ja, wie gesagt, hat mich tief getroffen. Avast hatte immer mein Vertrauen genossen an sich. Nutzt Linux, aber es ist das nicht so unbedingt. Ja, und die für Windows-Benutzer, der Standard-Windows-Defender soll wohl auch ausreichend sein, wenn man einigermaßen vorsichtig ist. Aber da lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Aber am schlimmsten ist ja immer noch Apple da. Wir haben alle die Human Centipede-Folge gesehen. Vorbereitung auf den Brexit. Ja, da war ja was am Freitag. Und zwar ist Großbritannien um 23 Uhr in Europa Mitternacht. Ja, haben sie sich nochmal an die Europäer gehalten, was das angeht. Sind sie aus der Europäischen Union ausgetreten. Allerdings natürlich mit dem Caveat, dass bis zum Jahr 2020 sich quasi kaum etwas ändert. Einige Sachen, die sich geändert haben, habe ich ja hier schon vorgestellt. Da ging es um so Sachen wie, dass LKWs zusätzliche Frachtpapiere brauchen, die müssen nochmal gewogen werden. Wenn man Haustiere hat und nach England reist oder von England in die Europäische Union, braucht man einen separaten Impfpass. Und solche weltbewegenden Sachen, die jetzt halt quasi ab jetzt Punkt sind. Ich habe auch die gesamte deutsche Presselandschaft einmal durchgeguckt, die natürlich alle getitelt haben, oh Gott, der Brexit, jetzt wird's richtig hart, jetzt kommen die Konsequenzen für Deutschland. Und abgesehen davon, dass ein Bürgermeister, der noch die britische Staatsangehörigkeit hat, zurücktreten musste, weil er bis heute nicht die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Und die Sachen, die ich gerade genannt habe, habe ich in nichts gefunden. Hier haben wir nochmal eine Übersicht, offizielle Übersicht der Europäischen Union für die Vorbereitung auf den Brexit. Hier ist das in sehr viele verschiedene Themenbereiche geteilt. Hier geht es, also die Abkürzung, die man links sieht, Klima, CNECT, COMP, EMPEL, NR und so weiter und so fort. Das sind die verschiedenen Ressorts der Europäischen Union. Da geht es um verschiedene Bereiche. Ja, Klima, da geht es beispielsweise um Klimaschutz oder Nahrungsmittelrecht oder solche Sachen. Ich habe mir einige von diesen Sachen durchgelesen, weil die jeweils relativ kurz gehalten sind, weil nur die Änderungen sind. Und die einzige konkrete Änderung, die ich, nachdem ich die Hälfte von den Dingern mir durchgelesen habe und dann aufgehört habe, gefunden habe, war, dass Lebensmittel, die mit ionisierender radioaktiver Strahlung haltbar gemacht werden in England, dürfen nicht mehr nach Europa eingeführt werden. Bis diese Anlagen in England neu zertifiziert werden. So. Ja, also wir hatten die Brexit-Feierlichkeiten und wir hatten ein großes Tohuwabohu, dass jetzt alle sagen, jetzt wird alles ganz schlimm. Allerdings, wenn man sich einfach mal auf dem Papier anguckt, welche Regelungen getroffen wurden, ganz abseits davon, dass bis Ende 2020 das meiste sowieso gleich bleibt, selbst wenn bis 2020 diese ganzen Neuverhandlungen nicht gemacht werden, ist 80-90% jetzt schon alles erledigt und jeder, der da halt den Weltuntergang an die Tür malt, der, Price. Hat vielleicht politische Gründe. Du sagst bis 2020. Wir haben 2020. Was meinst du damit? Ende 2020. Okay. Ja, ja. Verzeihung. Ende 2020 ist, bis dahin bleibt alles gleich. So. Aber ich kann meine Freunde in Großbritannien nicht mehr besuchen. Du bist zu herzlos, Preis. Und es gibt auch kein Fish and Chips mehr im Rest von Europa. Ja, ich sehe das Ganze ja sehr gelassen, weil ich von Anfang an gesagt habe, es wird sich nicht großartig viel ändern, nur in Kleinigkeiten, die den Normalbürger nicht großartig tangieren werden. Wenn wir uns beispielsweise das Steuerrecht angucken, ja, da gibt es natürlich auch einige Änderungen, die da auf Unternehmensebene relevant sind. Ja, wenn man sein Unternehmen von Deutschland nach England überweist, dann muss man nicht die stillen Reserven offenlegen nach heutigem, und das wird man dann Ende 2020 machen müssen. Also die ganzen Änderungen, die da wirklich in Kraft treten werden, werden den Normalbürger überhaupt nicht interessieren. Was passiert mit den ganzen Leuten, die jetzt in letzter Zeit eine Limited gegründet haben? Ja, das ist ein Punkt, der noch nicht so ganz geklärt ist, weil halt noch nicht klar ist, wie die Übergangsregelungen im Endeffekt mit einem abschließenden Vertrag umgesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass sich nichts ändern wird oder dass sich nur marginal Sachen ändern werden, weil Deutschland und England beide ein Interesse daran haben, dass weiterhin diese grenzüberschreitenden Firmenkonstruktionen stattfinden. Aber Sie sind ja nicht gezwungen, diesen blöden Artikel 17 zum Beispiel umzusetzen, der jetzt mit einem Gutachten auch ein bisschen kleingemäht wurde sozusagen. Ja, das ist in der Tat ein Punkt, der sehr oft nicht erwähnt wird, aber der meiner Meinung nach auch fast vernachlässigbar ist. Alle EU-Richtlinien, die jetzt bis Ende 2020 von europäischen Mitgliedstaaten umgesetzt werden, also in nationales Recht gegossen werden, wie es ja immer gemacht wird, die wird England nicht umsetzen. Ja. Und da wird es eine Divergenz geben zwischen dem, was heute Vertragswerk ist, und den neuen EU-Richtlinien, die EU-Staaten umsetzen. Ja, da wird es. Ich kann mir vorstellen, dass die Engländer das von sich aus so kompliziert machen, wie das da ist. Und auch das, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie jetzt innerhalb der Periode, die Zeit haben, die Verhandlungen durchzuführen, dass sie mit einem Vertragswerk enden werden, was nur marginal davon abweichen wird, was wir bis vor ein paar Tagen sowieso hatten. Ja, ja. Ein anderes solches Thema sind ja die Handelsverhandlungen zwischen Amerika und China. Da hat es ja schon vor einiger Zeit einen Verhandlungserfolg gegeben, und vor kurzem wurde das jetzt halt auch formalisiert und gegossen in ein diplomatisches Paper, was den Namen Phase 1 trägt. Es soll noch Phase 2, 3 und 4 angeschlossen werden. Innerhalb der nächsten 10 Jahre. Also es ist eine relativ langfristige internationale Handelsvertragsangelegenheit. Der Hauptverhandler war wie immer der Robert Lighthizer, hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Das ist ein Herr, über den es sich lohnt, sich mal etwas zu informieren. Und im Endeffekt habe ich auch dort keine vernünftige Berichterstattung gefunden. Ja, dieses Vertragsdokument hier vorzustellen, fand ich dann noch ein bisschen zu trocken. Deswegen habe ich mal einen chinesischen Artikel genommen, wo wenigstens ein paar Informationen drin sind und nicht einfach nur Politik betrieben wird. Ja, und das ist schon traurig, dass ich hier einen Artikel von der südchinesischen Morgenpost nehmen muss, weil es weder einen deutschen noch einen amerikanischen Artikel gibt, wo einfach nur mal drin steht: hey, das wurde konkret beschlossen. So, hier, 1, 2, 3. Ja, im Endeffekt geht es ja die Chinesen haben aufgehört, Lebensmittel aus Amerika zu importieren, aufgrund von diplomatischen Sanktionen. So, jetzt haben die Chinesen allerdings eine sehr andere Situation seit 2016, seitdem das passiert ist. Ich sag nur afrikanische Schweinepest. Ja, die Chinesen kaufen den weltweiten Schweinemarkt gerade leer. Und da kommt natürlich so ein Freihandelsabkommen, wo der Agrarsektor, wo natürlich auch Schweine mit drunter fallen in Amerika, das kommt den Chinesen jetzt gerade recht. Ja. Und den Amerikanern kommt das auch gerade recht, weil die ja ihre Schweine nicht so nach Europa exportieren können, weil wir auch so ein großer Produzent sind. Und man muss die ganze Sache sehen unter einer riesigen Neuausrichtung des amerikanischen Marktes. Hinsichtlich Agrarexporten. Ja, die wollen die Agrarproduktion extrem hochfahren und mehr Agrargüter exportieren als in der Vergangenheit. dafür weniger mechanische Güter importieren und die Industrie vor Ort stärken. Das ist ja der Plan von Trump. Ob das so klappt, ist nicht so ganz klar. Wichtig in diesem Vertragswerk ist auch noch die wechselseitige Anerkennung von intellektuellem Eigentum. Die Amerikaner haben jetzt ein besseres Patentabkommen mit den Chinesen als die Europäer. So, das sollte uns zu denken geben. Ja, der Donald voll der Trottel. Auch Stammrechte können eine kabarettistische Begabung haben. Aber sie sind nicht lustig, weil sie für Selbstzweifel keinen Raum lassen und die Menschen nicht mögen. Linke hingegen können sehr lustig sein, auch weil sie oft schärfer denken können als die Konservativen. Zumindest die, die noch marxistisch geschult wurden. Oh je, der hat aber einen besonderen Big Brain, hä? Big Brain, Big Brain. Hot Take. Das Foto echt. Sag ich dann nur. Hot Take. Und das kommt von der FAZ, ne? Von der konservativen Zeitung FAZ. Ach so. Von denen kommt das. Die Leute müssen marxistisch geschult werden, um witzig zu sein. Marxistisch geschult, um witzig zu sein. Marxistisch geschult. Das ist schon eine Ansage für die Fraktion. Warum ist denn der Staat der marxistisch Geschulten untergegangen, wenn die schärfer denken konnten, Onkel Chris? Weil die so witzig waren. Die haben so viel gelacht, dass sie... Die haben so doppelbödige Witze gemacht, dass sie dann glatt dabei kollabiert sind, ja. Genau. Weil sie für Selbstzweifel keinen Raum lassen und die Menschen nicht mögen. Du redest von Jan Böhmermann, habe ich recht, oder von Quattro Milf oder von irgendwelchen Datteltätern, oder? Ja, ich glaube auch. Also. Gab es da irgendeinen Bezug? Da gab es ja diesen einen Kabarettisten vom MDR, der seinen Hut nehmen musste. Das hat ja, und ich denke, die Nur-Diskussion, die Geschichte. Nur ist wirklich ein strammer Rechter, ey Gott, nee. Ja, natürlich. Hatte nicht auch fast so rechts wie dieser Karikaturist da, dieser Gute. Ich glaube, der Söder hat auch irgend so einen Witz gemacht letztens. Da hatte ich auch irgendwas mitbekommen, so am Rande. Vielleicht lag es auch daran, aber keine Linke Ahnung. Linke hingegen können sehr lustig sein. Ja, dick und doof. FAZ einfach nur, wow. FAZ. Ja, bitte schon. Oder? Zumindest die noch marxistisch geschult wurden. FAZ. Was soll das eigentlich bedeuten? Das kann man denken, alle anderen machen was anderes. Das heißt, die Leute müssten dann alle über 50 sein, oder? Damit die noch marxistisch geschult werden können. Damit die noch scharf genug denken können, ja. Aber das Bild von dem Typen sieht gar nicht aus, als ob er scharf denken könnte. Er ist aber jünger wäre als die marxistisch, oder vielleicht hat er sich marxistisch privat schulen lassen. Ja, das ist wahrscheinlich marxistische mit Privat-Komödiantenschule. Das ist wahrscheinlich mit diesem scharfen Denken. Also erstmal ist es rot, manchmal ist es auch grün und dann tut es immer zweimal weh. Wir hier vom Comic-Kombinat Ernst Thälmann. Einmal oben. Scharfe Denken auf Hunden. Einmal oben und dann nochmal, wenn es gescheitert ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben hier schöne Strohmann-Unterstellung, weil sie sind nicht lustig, weil sie haben für Selbstzweifel keinen Raum und sie mögen Menschen nicht. Ne? Das ist immer schön, wenn man in den Kopf der anderen Leute reingucken kann. Genau, ja, vor allem, wenn man da nur das sieht, was im eigenen Kopf ist und es dann dafür hält. Das ist, also, weißt du? Wenn man glaubt, ja, man sieht Spiegel. Das. Das ist dann spiegelverkehrt und deswegen verstehen die gar nicht, ach, das bin ja ich. Aber wenn ich er wäre, würde ich auch nicht auf den Spiegel gucken, ganz ehrlich. Das Bild hat mich an den einen Herrn erinnert. Der Name ist mir jetzt entfallen. Dieser total durchgeknallte. Ja, der Radke meinst du? Tom Radke. Nee, aber egal. Der Linke aus Hamburg nicht, ja? Nein. Nee, der eine, der irgendwie sich beim Marathon hat verhaften lassen, weil... Ah, Martin Lejeune meinst du? Genau, der Lejeune. Verhaftet wurde ja auch so ein Audi oder so. So eine Aura ist da von Martin auf jeden Fall. Ja, also nichts gegen den Herrn Frasch, aber er hat so eine gewisse Lejeune-Aura, da sollte man aufpassen. Ich finde, man sollte in den Schulen irgendwie davor warnen. Also geh nicht mit Leuten mit und dann könnte man das Bild zeigen. Okay. Die marxistischen Schulen sollte man davor warnen? Nee, die marxistischen, da ist das eh Hopfen und Malz verloren. Linke hingegen können sehr lustig sein, auch weil sie oft schärfer denken. Ich Ist das nicht auch umgekehrt so, dass man, wenn man lustig ist, man auch gleichzeitig ein Linker, oder nicht? Ich meine, Eigenlob stinkt. Ja. Ist nicht umsonst ein Sprichwort, Timo Frasch. Und dieses sich selbst beweihräuchern durch die Hintertür, das kommt bei Leuten ganz schlecht an. Kann ich dir nur mal so als Tipp geben. Zumindest die, die noch marxistisch geschult wurden. Ja, ich glaube, der hätte keinen konservativen Leser oder so. Ich komme leicht nicht drüber weg. Aber ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Warte, ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch kurz nachholen, was ich vorhin vergessen hatte. Nämlich mit den Schülern, warum die so schlecht geworden sind. Der eine Psychiater hatte erzählt, dass das heute so wäre. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Dass die Schüler die Aufgaben sich selber besorgen müssen. Dass die Schüler sich selber benoten. Ja, und klar, dann kommt dann eben auch nicht mehr so richtig was bei rum. Ne? Das war seine Aussage noch mit dem Grund, dass eben diese Sachen alle die Schüler heute selber machen würden. Dass da eben die Anleitung immer weiter wegfallen würde. Also ganz habe ich das nicht geglaubt, aber weil das ein bisschen sehr dramatisch dargestellt war. Aber irgendwie ganz ausgedacht wird, dass ich das ja auch nicht habe. Ne? So. Okay, das waren die Weltraumaffen. Schönes Wochenende noch. Bis nächste Woche. Ja. Ja. Vergesst nicht, in den Wald zu gehen. Ja, da hat er auch was schön für erzählt. Das hat der Psychiater auch ganz toll empfohlen, in den Wald zu gehen. Ja. Ich habe Sonnenschein in meinem Bauch. Und immer schön zerschmettern, was der Freiheit schadet und fördern, was ihr dient. Genau. Und lasst euch nicht marxistisch schulen. Dann seid ihr unlustig. So sieht's aber wirklich aus. Schärfer denken. Schärfer denken. Also diese Ultrakapitalisten von den Libertären finde ich aber auch nicht besser. Ja, hat auch keiner gesagt. Ja, ich sag's nur so. Das ist die andere Seite halt, ne? Steven Crowder ist auch nicht lustig, der soll ja auch so eine Art Comedian sein. Crowder ist Comedian, ist mir neu. Ich meine schon. Der ist halt auch zu, ich meine, man sieht, dass er versucht, Comedy zu machen, nur der trägt zu dick auf, meiner Meinung nach. Unlustig. Wie 99% der Menschen, die glauben, sie machen Comedy. Ja. Olli Dittrich, das ist der Einzige. Ja, über Dieter Nuhr hatten wir gerade schon gesprochen. Und ah, Phil, genau. Phil Taggart. Wer den nicht kennt, muss den mal googeln. Phil Taggart. Da reden wir nächste Woche wieder. Der Schaue Phil. Schaue Phil? Schlaue Phil. Schaue. Der kommt aus Berlin. Ach so. Das sagt man da so. Ja. Das heißt aber nicht schlau, ne? Raus jetzt. Tschüss.